Diese Technik ist übrigens, das recherchieren wir am nächsten Tag, für jeden mit ein wenig Sachverstand nachzubauen. Es gibt sogar Schritt-für-Schritt-Anleitungen im Internet. Allerdings muss der Sachverstand reichen, um, so die Anleitung, einen LCD-Monitor aufzuschrauben, eine der beiden auf dem Glas aufgebrachten Folien zu entfernen und sie auf eine Brille zu übertragen. Ohne die entfernte Folie ist der LCD-Bildschirm weiß. Wer die mit der Folie überzogene Spezialbrille aufsetzt, hat wieder beide Folien vor Augen und sieht das Bild. Normalerweise verwenden Nerds diese Technik, weil sie nicht wollen, dass andere, etwa im Zug, sehen können, was auf ihrem Bildschirm gerade läuft. Wir beschließen, uns die Technik zu merken, und wir haben unseren Projektnamen für die kommenden Monate. Projekt Weißer Bildschirm. So nennen wir das Projekt, wenn wir in unserem Ressort investigative Recherche erklären, warum wir kurzfristig verreisen müssen oder anderweitig verhindert sind. Denn obwohl wir nun schon einige Wochen daran arbeiten, weiß noch immer niemand in der SZ von diesem Video, vom Chefredakteur einmal abgesehen. Das Treffen, das dieses Mal an einem geheimen Ort unserer Wahl stattfindet, auch weil wir das Risiko, heimlich selbst gefilmt zu werden, minimieren wollen, ist das Ergebnis vieler Gespräche, meist auf verschiedenen verschlüsselten Kanälen. Vorher haben wir dem Kontakt zum wiederholten Male erklärt, dass wir den journalistischen Gehalt des Videos für die Süddeutsche Zeitung, also ob wir die Geschichte veröffentlichen können oder nicht, erst dann benennen können, wenn wir das gesamte Video gesehen haben. Vor der Entscheidung, ob wir tatsächlich veröffentlichen, stehe aber, neben anderen Erwägungen, noch die forensische Prüfung des Videos auf Echtheit und daraufhin, ob das Video manipuliert wurde. Erst wenige Monate zuvor haben IT-Experten der Welt vorgeführt, wie man die Lippen eines Menschen in einem Video wie eine Zeichentrickgestalt animieren und ihn Sachen sagen lassen kann, die er nie gesagt hat. Eines der bekannteren Beispiele, das im Internet kursiert, ist Barack Obama, der seinen Nachfolger Donald Trump einen Vollidioten nennt. Es ist nicht bekannt, dass er dies je gesagt hätte, jedenfalls nicht öffentlich und in eine Videokamera. Und dennoch, furchtbarerweise ist kaum ein Unterschied zu sehen, weil sich nicht nur der Mund, sondern das ganze Gesicht animieren lassen. Die Bewegungen der Gesichtszüge werden von einem anderen Menschen übertragen, der das Gesagte tatsächlich sagt und dazu die Augenbrauen hochzieht, die Nase rümpft oder blinzelt. Lässt sich damit ein stundenlanges Video fälschen? Wohl eher nicht. Einzelne Aussagen, die besonders belastend sind? Sicherlich. Auch deswegen müssen wir das ganze Video der beinahe siebenstündigen Begegnung in den Hügeln von Ibiza sehen. Als unser Kontakt schließlich zustimmt, dass wir das gesamte Video anschauen können, fragen wir uns natürlich, warum? Stehen wir kurz davor, das Material zu bekommen? Hat sich die Haltung geändert? Wir fragen nach, aber aus den Antworten werden wir nicht schlau. Es spielt auch erstmal eine untergeordnete Rolle. Für uns kann es nur gut sein, wenn wir das ganze Video kennen, egal was danach passieren wird. Wobei der Begriff »das ganze Video« etwas irreführend ist. Denn genau genommen, so erfahren wir bei diesem Treffen, gibt es mehrere Videos. Das Hauptvideo sei rund 4 Stunden 40 lang und von einer Kamera im Wohnzimmer der Villa gefilmt. Hier habe der Großteil der Unterhaltung stattgefunden, wird uns erklärt, während zuvor draußen gegessen und der Aperitif genommen worden sei, auf einer anderen Terrasse. Und auch dort seien Kameras installiert gewesen, ebenso wie in der Küche. Kein Zweifel, wer diese Falle organisiert hat, wollte nichts verpassen. Die Atmosphäre ist dieses Mal weit weniger angespannt als beim ersten Treffen, als wir das 15-minütige Best of Strache sehen konnten. Wir haben inzwischen einen halbwegs guten Draht zueinander. Und nun sitzen wir mit unseren Blöcken und den albernen Brillen auf der Nase vor dem Bildschirm und sehen das mit Sicherheit seltsamste Urlaubsvideo unseres Lebens. Und das längste. Und auch wenn wir hier und da in schnellen Vorlauf gehen, wenn über Unwichtigeres gesprochen wird, dauert es ewig. Weil wir die kritischen Stellen wieder und wieder anhören. Und wieder. Immer wieder stoppen wir das Video, wenn wir einzelne Wörter nicht verstehen oder wenn uns etwas auffällt, was wir konkret überprüfen können. Zuallererst natürlich die Villa. Wir bekommen von unserem Kontakt die genaue Adresse und finden das Anwesen auf einer jener Internetseiten, auf denen Ferienwohnungen und Häuser zur Miete angeboten werden. Auf der Seite finden sich Dutzende Fotos. Von der Einfahrt, dem Pool, der Küche, dem Badezimmer und von jenem Salon, den wir aus den Videosequenzen kennen, die wir bislang sehen durften. Wir erkennen das graue Sofa aus dem Video, den Lounge-Tisch, dessen Glasplatte auf einer Art umgedrehter Baumwurzel ruht, und den Lederstuhl, auf dem wir in den Aufnahmen Johann Gudenus sitzen gesehen haben. Neben der Adresse der Villa bekommen wir außerdem das Versprechen, dass uns die Rechnung für das Ferienhaus sowie die Rechnungen des bestellten Essens und weitere Auslagen in Kopie übergeben werden. Unsere Zweifel an dem Video bleiben, aber sie verändern sich. Je mehr wir sehen, desto klarer wird, dass das Video von hohem öffentlichen Interesse ist. Allein die Tatsache, dass sich der damalige Kanzlerkandidat, FPÖ-Chef und spätere Vizekanzler Österreichs im Wahlkampf auf ein solches Treffen einließ, ist eine Nachricht. Und damit fängt ja alles erst an. Außerdem werden wir uns mit jeder halben Stunde sicherer, dass das Video weder ein Fake ist, noch eine Falle, die Strache selbst gestellt hat. Eine derart lange Aufnahme lässt sich kaum faken. Und Heinz-Christian Strache wirkt sehr authentisch. Er wirkt so, als wäre er hier, mit seinem Freund Joschi, mehr bei sich als bei den meisten öffentlichen Auftritten, die wir uns zum Vergleich angesehen haben. Gut möglich, dass das Video gerade kein verzerrtes Bild seiner Persönlichkeit zeigt, sondern das echte. Straches Authentizität entlarvt ihn als notorischen Angeber, der bei so gut wie jedem Thema irgendwann auf sich selbst zu sprechen kommt und darauf, wie schlau, beliebt, erfolgreich und wichtig er ist. Die Prahlerei zieht sich wie ein roter Faden durch das Video. Wir sehen aber auch, dass Heinz-Christian Strache an verschiedenen Stellen des Videos darauf beharrt, dass alles legal ablaufen müsse, rechtskonform, den Gesetzen entsprechend, zum FPÖ-Programm passend. Das ist wichtig für das Verständnis dieses Abends. Heinz-Christian Strache ist offenbar daran gelegen, gesetzestreu zu handeln. Aber womöglich ist es ihm ebenso daran gelegen, österreichischer Bundeskanzler zu werden. Strache wirkt überzeugt in seiner Begeisterung über sich selbst, dass er es immer geschafft habe, sauber zu bleiben. Jeden Tag sei er sauber, sagt er, und das Wichtigste im Leben sei, mit dem, was man habe, zufrieden zu sein. Korruption? Ich brauch den Scheiß nicht, sagt er. Das war immer mein Weg und der Weg hat mich in Wahrheit dorthin gebracht, wo ich heute bin. Das sei sein Asset. Nach Straches »Ich bleib immer sauber« Rede fragt der Begleiter der Russin nach, ob er das richtig verstehe. Er solle ihr also erklären, dass es bei Strache und Gudenus keine Erwartungen gebe, was Gegengeschäfte mit der Russin angehe? »Nein, das ist falsch«, sagt Strache sofort, und nochmal »Das ist falsch«. Mit einer unangezündeten Zigarette gestikulierend sagt er, es sei anders. Sie müsse sagen, dieser Geschäftszweig, dieser Geschäftszweig, dieser Geschäftszweig, dieser Geschäftszweig interessiert mich. So, und dann schauen wir uns an, was passt bei uns hinein. Der Vertraute der Russin erwähnt als mögliche Felder Bundeswehrkasernen oder eben Autobahnbau. Strache nickt heftig und sagt, ja, ja, genau. Dann nimmt er das Stichwort Autobahnen auf und stellt die Ausbotung einer großen Baufirma in Aussicht für den Fall, dass er in die Regierung kommt und dass die Russin dann all diese Aufträge bekommen könnte. Ein Riesenvolumen. Wir sitzen vor dem Video und können es kaum fassen. Es ist fast schizophren. 5 Minuten zuvor hätte sich Strache beinahe heilig gesprochen, so sauber sei er. Aber es wird noch besser. Denn direkt anschließend erklärt Strache wieder, er mache nur korrekte Sachen. »Ich mache nichts, was rechtswidrig ist«, sagt er. »Ihnen werde ja aus allem der Strick gedreht.« Es scheint ein Kampf in ihm zu toben. Engelchen links, Teufelchen rechts, und so geht es hin und her. Am Ende zählt natürlich auch, dass er dort sitzt und dass er dort sitzen bleibt. Obwohl mindestens einmal in seiner Gegenwart gesagt wird, dass das Geld der russischen Oligarchennichte nicht sauber sei, nicht ganz legal, nicht auf die Bank dürfe. Wir schreiben mit und schreiben mit, und zwischendrin sehen wir uns ungläubig an. Als wir beide etwas essen gehen, rekapitulieren wir, was wir gesehen haben. War etwas in sich widersprüchlich oder unwahr? Haben wir wieder das Gefühl, in eine Falle gelockt zu werden? Wo sind die Antworten ausweichend oder vage? Und was könnten die Gründe dafür sein? Diese Fragen werden uns nicht verlassen in den kommenden Monaten. So vieles ist seltsam. Warum haben die oder der Macher des Videos es nicht längst irgendjemandem übergeben? Wir bekommen zwar eine Erklärung, aber ob die wirklich stimmt, können wir nicht verifizieren. Was, wenn unser Kontakt uns schlicht belügt? Dann hätten wir einen seltenen journalistischen Konflikt. Wenn ein Informant, dem vor einem Gespräch Anonymität versprochen wurde, den Reportern nachweislich, absichtlich die Unwahrheit sagt oder sie in die Irre führt, ist diese Person weiterhin eine Quelle, die es zu schützen gilt? Ein Extrembeispiel. Nach den sexuellen Übergriffen zum Jahreswechsel in Köln 2015 brachte die Bild-Zeitung einige Wochen später eine Geschichte über einen angeblichen Sexmob, bestehend aus einer Gruppe von Arabern, der an Silvester in der Frankfurter Fressgasse sexuelle Übergriffe an Frauen begangen habe. Diese Geschichte zog das Blatt später als falsch zurück. Auf die Frage, wer dieses falsche Gerücht in die Welt gesetzt habe, erklärte der damalige Online-Chefredakteur und heutige Gesamtchefredakteur der Bild-Zeitung, Julian Reichelt, dies unterliege sehr zu meinem Schmerz dem Quellenschutz. Der gelte nach seiner Auffassung auch für Quellen, die nicht die Wahrheit sagen oder lügen. Reichelt behauptet sogar, mehrere Zeugen der angeblichen Übergriffe hätten sich professionell abgesprochen, mit dem Ziel, uns gezielt zu täuschen. Müssen Journalisten also Quellen, die eine Zeitung gezielt täuschen, wohlgemerkt im Kern der Geschichte, weiterhin schützen? Quellen, deren einziges Ziel es ist, eine von Anfang bis Ende unwahre Geschichte zu erzählen und der Zeitung anzudrehen? Wir müssen diese Frage nicht beantworten, denn zum einen stimmt bisher alles Überprüfbare, was wir von unserem Kontakt erfahren haben, und zum anderen ist der Kern unserer potenziellen Geschichte ja das, was im Video zu sehen ist. Wenn aber das gefälscht wäre, ein nachgestelltes Video mit Doppelgängern oder aber manipuliert, würde dann noch der versprochene Quellenschutz gelten? Sicher nicht. Dann wäre das öffentliche Interesse an einer vollständigen Aufklärung vermutlich größer. Wir finden keine Lügen, keine Unwahrheiten. Nichts, weswegen wir ernsthaft an der Offenheit und Ehrlichkeit unseres Kontaktes uns gegenüber hätten zweifeln müssen. Zurück an dem geheimen Ort, an dem wir unseren Kontakt mit dem weißen Bildschirm wiedertreffen, haben wir jedenfalls eine Reihe neuer Fragen. Die stellen wir aber erstmal zurück. Wir wollen so viel wie möglich sehen. Das Anschauen ist anstrengend, der Ton zu wechselhaft, das österreichische Deutsch, die russischen Brocken, das kauderwelschartige Englisch, das immer wieder dazwischen gesprochen wird. Bei manchen Sätzen scheitern wir anfangs schon daran, festzustellen, in welcher Sprache gerade geredet wird. Wenn wir das Video irgendwann in die Hand bekommen würden, müssten wir, das ist uns schon schmerzhaft klar, alles nochmals anschauen. Und im Grunde brauchen wir Unterstützung aus Österreich dafür, wenn wir wirklich alles verstehen wollen. Am späten Nachmittag ist Schluss, der Kontakt muss los. Wir sind noch nicht durch, aber die ersten Stunden haben wir schon geschafft. Wir machen ein nächstes Treffen aus, in gleicher Manier, so bald wie möglich. Wir sind jetzt endgültig angefixt. Klar, welche Journalistin, welcher Journalist wäre das nicht? Machtfantasien. Sandra Fell de Sacreu, 24. Juli 2017, gegen 23.30 Uhr. Der Abend geht langsam auf Mitternacht zu, das Treffen in der Villa dauert schon 3,5 Stunden, als der Moment naht, in dem Heinz-Christian Strache der russischen Versuchung nachgibt. Wobei die Russin in diesem Moment nicht einmal im Zimmer ist. Die drei Männer sind allein im Wohnzimmer, die Russin und Johann Gudenus Ehefrau unterhalten sich in der Küche. Das Bild ist immer noch dasselbe. Der Lounge-Tisch ist voll mit Zigarettenschachteln, Red Bull-Dosen und mehreren Flaschen Wein und Wodka. Zigarettenrauch zieht in kleinen Schwaden durch den Raum und der Begleiter der Russin, Johann Gudenus und Heinz-Christian Strache, sprechen zum wiederholten Male darüber, dass sich die Russin eigentlich zusagen wünsche, sie aber bisher nicht bekommen hat. Dann ist die Krone wieder das Thema. Gudenus hat es aufgebracht dieses Mal. Und der Vertraute der Russin wirft einmal mehr in die Runde, dass die Übernahme der Hälfte der Anteile noch vor der Wahl Ende Oktober funktionieren könnte. Strache lässt seine brennende Zigarette von der rechten in die linke Hand wandern und fängt vorsichtig an. Wenn sie wirklich die Zeitung vorher übernimmt, wenn es wirklich vorher, um diese Wahl herum, 2-3 Wochen vorher, die Chance gibt, über diese Zeitung uns zu pushen, dann brauchen wir gar nicht reden. dann passiert ein Effekt, den die anderen ja nicht kriegen. Und das bedeutet, erklärt Strache, nicht 27, sondern 34% bei der Wahl. Wieder reden die drei übereinander und durcheinander. Wieder übernimmt dann der damalige FPÖ-Chef die Hoheit. Und bei so einem Thema, red mal, sagt er. Aber es muss trotzdem immer rechtskonform, legal und mit unserem Programm übereinstimmen. Da ist sie wieder, die Standardeinschränkung. Aber Heinz-Christian Strache lässt sich dieses Mal von niemandem mehr stoppen, nicht einmal von sich selbst. Jetzt ist er on fire. Wenn das ihr Asset ist, das sie mitbringt, 3 Wochen vor der Wahl, bist du deppert, dann brauchen wir gar nicht reden. Es folgt ein kurzes Stimmgewirr, aber Strache verschafft sich Gehör. Entschuldige, entschuldige, ruft er. Dann sag ich ihr, dann soll sie nämlich eine Firma wie die Strabag gründen, weil alle staatlichen Aufträge, die jetzt die Strabag kriegt, kriegt sie dann. So, und über diese Geschichte reden wir, weil den Haselsteiner will ich nicht mehr. Damit ist die Grenze überschritten. Strache lässt seine Vorsicht fahren. Er verspricht Staatsaufträge im Gegenzug für Wahlkampfhilfe. Das ist Korruption. Und er selbst bietet sie an. Von sich aus. Niemand drängelt, niemand piekst ihn. Es ist sein Vorschlag. Er begibt sich aus eigener Entscheidung aufs Eis und er bricht ein. Aber wer ist der Haselsteiner, der Mann, dem der Auftragsentzug gelten soll? Hans-Peter Haselsteiner ist ein wichtiger politischer Akteur in Österreich und einer der mächtigeren Gegenspieler Straches. Haselsteiner ist der Hauptaktionär der Baufirma Strabag, eines von Europas größten Bauunternehmen. Um Staatsaufträge der Strabag geht es hier. Haselsteiner und Strache verbindet eine jahrelange Fehde. Haselsteiner, ein gebürtiger Tiroler, hat nach dem Wirtschaftsstudium zunächst als Wirtschaftsprüfer gearbeitet. In den 70er Jahren dann bei einer kleinen Kärntner Baufirma angeheuert, die Tochter des Eigentümers geheiratet und nach dessen Tod die Firma übernommen. 1998 kaufte Haselsteiner die Mehrheit an dem Kölner Bauunternehmen Strabag. Das Unternehmen beschäftigt heute rund 75.000 Menschen, davon 11.000 in Österreich. Vor allem aber saß Hans-Peter Haselsteiner einst ausgerechnet für das österreichische Liberale Forum im österreichischen Parlament. Eine Partei, die 1993 von mehreren Ex-FPÖ-Nationalräten gegründet worden ist. Der Streit spitzte sich zu, als Haselsteiner bei der österreichischen Bundespräsidentenwahl 2016 viel Geld in eine Kampagne gegen den FPÖ-Kandidaten Norbert Hofer steckte. Am Ende gewann der Kandidat der Grünen, Alexander van der Bellen, haarscharf gegen FPÖ-Mann Hofer. Dieser Schmerz sitzt bei der FPÖ immer noch tief. Und der damalige FPÖ-Chef weiß, sollte seine Partei ein paar Monate später in die Regierung kommen, hätte er auf Wohl und Wehe von Strabag, zumindest in Österreich, in der Tat großen Einfluss. Fast die Hälfte des Strabag-Geschäfts in Österreich, so ist aus dem Unternehmen zu hören, kommt aus der öffentlichen Hand. Das also will Strache der Strabag jetzt entziehen. Und es wäre ein Riesenvolumen, was dann frei wäre, konstatiert Strache von der Couch in der Villa aus. Wenn da eine Qualität da ist und ein qualitativer Anbieter da ist, dann bin ich der Erste, der sagt. Strache hebt theatralisch die Arme und jeder im Raum versteht, was er meint. Dann kriegt es die Russen. Eine Frau, die er zwar gerade zum ersten Mal getroffen hat, die ihm aber in Aussicht gestellt hat, mit russischem Geld aus unklarer Quelle die Kronenzeitung zu kaufen und die FPÖ bei den bevorstehenden Wahlen zu pushen, wie er es nennt. Dieser mögliche Push vor den Wahlen ist es, der Strache über die Grenze dessen befördert, was rechtskonform oder legal ist. Strache erschrickt aber nicht, er zuckt nicht, sondern er bietet es wenig später erneut an. Das Erste, was er im Falle einer Regierungsbeteiligung zusagen könne, sei, der Haselsteiner kriegt keine Aufträge mehr. Und noch später, da liegt schon eine gute Stunde dazwischen, kommt Strache von selbst wieder auf den Vorschlag zurück, die Strabag für die Russen auszuboten. Beim Thema Autobahnbau, sagt er, sei er sofort dabei. Die Russen bekomme statt Haselsteiner einfach jeden öffentlichen Auftrag. 3-mal schlägt Strache also Korruption vor. Es ist erstaunlich, wie der damalige Kanzlerkandidat der FPÖ auf der Couch auf Ibiza auf einmal vorprescht und freihändig Regierungsaufträge einer Regierung verspricht, die noch nicht einmal gewählt ist. Und wie grotesk ist das bitte? Soll sie halt eine Firma wie die Strabag gründen? Schon kriegt sie die Aufträge. Als ob sie mir nichts, dir nichts, eine der größten Baufirmen Europas gründen könnte, die dann qualitativ mithalten könnte. Man stelle sich vor, ein deutscher Politiker sage zu einem Investor, er solle halt eine Firma wie Siemens gründen, dann bekomme er all deren Staatsaufträge. Der Witz ist, zum Erfolg der politischen Figur H.C. Strache gehört, dass er öffentlich wütend gegen verachtenswerte korrupte Politiker wettert. Allerdings sind das natürlich die anderen. Er dagegen ist sauber. Als Beleg erzählte er in der Villa eine seltsame Geschichte, die sich 2004 zugetragen habe. Damals sei er angesprochen worden von einer Gruppe von Leuten, die ihm beim Mittagessen 20 Millionen Euro geboten hätten, wenn er zu einem bestimmten Thema, um welches es sich handelt, ist nicht genau zu hören, die Goschen hielte. Eine ganz ähnliche Geschichte hat er auch beim Aperitif erzählt, dass ihm Systemvertreter 20 Millionen Euro angeboten hätten, wenn er nicht gegen die Regierung, damals FPÖ und ÖVP, angetreten wäre. Und obwohl er damals erst 34 Jahre alt gewesen sei und das Angebot verlockend gewesen sei, habe er natürlich abgelehnt. Wer diese Systemvertreter gewesen seien und warum sie ihn angeblich derart spektakulär einkaufen und stoppen wollten, lässt Strache auf Ibiza unklar. Bisher ist dieses mysteriöse Angebot, wenn es denn der Wahrheit entspricht, jedenfalls keiner größeren Öffentlichkeit bekannt. Angeblich würden diese Leute aber bis heute den Kontakt suchen und ihn gerade deswegen respektieren, weil er abgesagt habe. Denn das ist seine Botschaft für die Runde. »Ich scheiße auf das Geld«, sagt er. Jeden Tag schaue er in der Früh in den Spiegel und ich bin jeden Tag sauber. Und so geht es in dieser Nacht weiter. Strache erklärt, dass er nur für saubere Deals zu haben sei und für Staatsaufträge, die er in Richtung der Russin schicke, erwarte er keine Gegenleistung. Nichts, nichts. Dann schiebt er mit Blick auf die Übernahme der Kronenzeitung doch hinterher. Die einzige Gegenleistung, die wir erwarten, dass man korrekt mit uns umgeht, dass man eine Berichterstattung korrekt macht. Und, jetzt wird es interessant, dass sie, wenn es ihr gefällt, da und dort eine Spende locker machen könnte. Die Spende soll aber, versteht sich, über einen Tarnverein fließen. Verein, sagt Gudenus. Verein, sagt Strache. Verein. Aber sonst, fragt Strache und wirft dramatisch die Hände in die Höhe, nichts. Alles rechtskonform. Schließlich wisse er ja, und das klingt hier, aufgezeichnet von mindestens zwei versteckten Kameras, besonders absurd, dass er 24 Stunden am Tag beobachtet werde. Bei mir gibt's nichts Angreifbares. Die können mich durchleuchten, was sie wollen. Sie finden nichts, weil ich mir nichts zu Schulden kommen lasse. Bei den anderen hingegen sehe das anders aus. Die Russin unterhält sich immer noch mit Gudenus Frau in der Küche und Strache unterbricht unvermittelt den Begleiter, der gerade über die Umstrukturierung der Kronenzeitung spricht, lehnt sich zu ihm hinüber und flüstert: Wie alt ist sie? 34 oder 35 Jahre, bekommt er als Antwort. Unglaublich, sagt Strache, die Russin schaue aber sehr jung aus. Die hat einen Sexappeal, bist du wahnsinnig, unglaublich. Siehe hierzu auch Heinz-Christian Straches spätere Stellungnahme im Kapitel Wiener Wahnsinn im hinteren Teil dieses Hörbuchs. Wenig später bringt Strache einen neuen Vorschlag ins Spiel. Der einzige Deal, den wir haben, sagt er, sei, dass am Ende, wenn der Joschi in Pension geht und ich in Pension gehe, bei ihr im Aufsichtsrat ein Job frei wird. Kurz sagt keiner etwas. Dann schickt Heinz-Christian Strache sein lautes, meckerndes Lachen hinterher und wiederholt: Der einzige Deal! Wenn Strache der Russin Hilfe und dafür einen üblicherweise gut dotierten Posten in ihrem Aufsichtsrat bekäme, wäre das Korruption? Es ist kein ganz unbekanntes Vorgehen in der Politik, und zwar auch, weil es so schwer zu beweisen ist, dass ein Posten nach der Pensionierung mit konkreten politischen Entscheidungen zu tun hatte. Die Idee scheint Strache eine gute zu sein. Wenig später erzählt er, Joschi und er hätten russische Freunde, Schwer reiche Jungs, alles coole Typen, die haben ja Kohle ohne Ende, die kennen uns ja und die lieben uns. Er wolle aber kein Geld von ihnen, sondern in Ruhe schlafen und in der Früh aufstehen und sagen, ich bin sauber. Dabei könnte er es belassen. Er sagt aber, wenn er einmal in Pension gehe, dann freue ich mich, wenn der ein oder andere Freund sich an mich erinnert und sagt, okay. Das Dankeschön im Pensionsalter ist das einzige Thema, bei dem Strache eine Art von Selbstbereicherung ins Spiel bringt, wenn sie auch erst nach seinem Ausstieg aus der Politik stattfinden würde. Aber macht es das weniger verwerflich oder nur weniger riskant? Derweil kommen die beiden Frauen zurück ins Wohnzimmer und Gudenus scherzt auf Russisch, wie denn die Frauengespräche waren. »Haben Sie die Welt verändert?« »Ja«, antwortet die Russin kühl. »Fast.« Inzwischen wirkt die angebliche Oligarchennichte latent genervt. Sie erklärt Gudenus, dass sie nur wenig Zeit habe für einen Deal mit der Krone. Es sei noch viel zu tun, sie riskiere und investiere viel, und das mache sie nicht, ohne zu wissen, was sie dafür bekomme. »Ich brauche Garantien.« Die bekommt sie nicht. Aber doch etwas, das nicht weit weg ist davon. Heinz-Christian Strache beugt sich hinüber zu Johann Gudenus, dem Übersetzer für diesen Abend. »Du sagst ihr, wenn sie die Kronenzeitung übernimmt, 3 Wochen vor der Wahl und uns zu Platz 1 bringt«, erklärt Strache, »dann können wir über alles reden.« Wieder schickt er ein Lachen hinterher, aber die Kronenzeitung ist kein Gag für ihn. Die Russin will es schon genauer wissen. Sie will wissen, wie mächtig die FPÖ danach wäre, wie viele Minister hätte sie in einer neuen Regierung, welche wären das und so weiter. Vor allem aber will sie eine klarere Zusage für ihre Vorleistung, nämlich den Krone-Deal. »Ich stecke Geld hinein«, sagt sie zu Gudenus, »und nach den Wahlen komme ich zu euch und sage, ich brauche dieses, dieses und dieses, und ihr sagt mir«, sie zuckt demonstrativ die Schultern. An dieser Stelle, es ist bereits nach Mitternacht, schaltet sich Strache wieder ein. »Schau, die Bedingung ist, dass wir uns durchsetzen können, und dann können wir das machen.« Johann Gudenus fällt noch etwas ein, was die Russen erfreuen könnte, dass die FPÖ im Falle einer Regierungsbeteiligung die verdammte FMA, also die Finanzmarktaufsicht, abschaffen würde. Deren Aufgabe ist auch die Bekämpfung von Geldwäsche. Die Russin lässt aber nicht locker. Sie fragt weiter nach und gibt jetzt Beispiele an. Wenn es große Ausschreibungen gäbe in Zukunft unter der neuen Regierung, was könnte die FPÖ für sie machen, zum Beispiel im Straßenbau? Könnte die FPÖ dann aussuchen, wer gewinnt? Gudenus deutet auf Russisch an, man könne schon sagen, welcher Anbieter den Zuschlag bekommen solle. Die Russin macht weiter. Ist es möglich, dass ich nach den Wahlen alle Ausschreibungen bekomme? Und Gudenus, damals Vizebürgermeister von Wien, sagt tatsächlich diesen Satz, den man eher in einem schlechten Mafia-Film vermuten würde. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Aber das reicht der angeblichen Aljona Makarowa nicht. Sie brauche Zusicherung von Strache und Gudenus. Kein Blabla, irgendwelche Träume, sondern Zusicherungen. Da, sagt Gudenus auf Russisch, ja. Und Strache ergänzt, wenn sie die Kronenzeitung übernimmt und einen Lauf schafft, ja, wo wir 3 Wochen vor der Wahl einen Punch bekommen, dann können wir über alles reden. Wir werden immer einen Weg finden, das zu definieren. Aber die klarste Definition kommt von der angeblichen Investoren, eine Art in 3 Schritten zum Ziel. Wenn du eine bestimmte Summe Geld ausgibst, bekommst du Macht, sagt sie. Und Macht verändert das Gesetz. Dann ist man fast am Ziel. Wenn du das Gesetz verändern kannst, bekommst du, was du willst. Johann Gudenus hört zu, wie die Frau ihm Korruption beschreibt. Und bleibt sitzen. Strache zündet sich eine neue Zigarette an. Es ist gegen Mitternacht, aber die Nacht ist noch jung auf Ibiza. Weiter im Film. Ein geheimer Ort in Deutschland, Herbst 2018. Wir sitzen nun schon den 2. Tag vor einem weißen Bildschirm. Wieder haben wir uns an einem von uns festgelegten Ort mit unserem Kontakt getroffen. Wieder müssen wir diese lächerlich aussehenden Brillen aufsetzen, die es uns überhaupt erst ermöglichen, auf dem Laptop etwas zu erkennen. Bei unserem letzten Treffen haben wir etwas mehr als 3 Stunden Videos angeschaut. in denen Heinz-Christian Strache angebliche geheime Spender der FPÖ verraten hat und einer reichen Russin Staatsaufträge im Gegenzug für Wahlkampfhilfe in Aussicht gestellt hat. Jetzt wollen wir den Rest sehen. Nach unserem ersten Treffen im Hotel, als wir das 15-minütige Best-of zu sehen bekamen, hatten wir noch kein so rechtes Gefühl für das, was in der Villa passiert ist. Jetzt können wir dem damaligen FPÖ-Chef nicht nur dabei zusehen, wie er die Finger knetet und die nächste Zigarette anzündet, sondern wir verstehen, dass sich nicht nur einige wenige Unterhaltungen des Videos mit Politik und Gegengeschäften und Deals befassen, sondern der mit Abstand größte Teil, von Anfang bis Ende. Im Grunde wohnen wir per Video einer stundenlangen Verhandlung bei, bei der beide Seiten immer wieder klar machen, was sie sich davon versprechen. Die eine Seite, die Russin, verlangt die Zusage zur Korruption. Die andere will an die Macht und beendet deswegen das Treffen nicht. Wenn Strache und Gudenus dieses Treffen damals nicht zur Anzeige gebracht haben, und das hätte sich wahrscheinlich herumgesprochen, wäre allein das schon bedenklich. Besonders streng sieht das Heinz-Christian Strache. Im März 2018 sagte er einer Zeitung: Wenn man als Amtsträger Hinweise auf Korruption erhält, muss man handeln. Wenn man das nicht tut, macht man sich straffällig. Auch wenn wir das Video an diesem Tag vor allem mit dem Augenmerk auf möglicherweise strafbare Aktionen oder Versprechen von hoher politischer Relevanz schauen, ist es dennoch faszinierend, wie normal das Video nach einer Zeit wird. Da sitzt der spätere Vizekanzler Österreichs, beziehungsweise der Amtierende, als wir das Video zu sehen bekommen, und verspricht einer Russin Staatsaufträge für Wahlkampfhilfe, drängt sie, die wichtigste österreichische Zeitung zu kaufen und bietet Profit am Verkauf von österreichischem Wasser an. Ein Rechtspopulist noch dazu, der öffentlich die Heimat gar nicht hoch genug halten kann. Anfangs schreiben wir jeden irgendwie wichtig wirkenden Halbsatz mit, am Ende nur mehr Stichpunkte. Während wir Strache und Gudenus zusehen, wie sie versuchen, die Russin für sich zu gewinnen, fragen wir uns immer wieder, was wohl die Hintergründe des Videos sind. Fest steht, dass dieses Video etwas darstellen kann, das man in Russland Kompromat nennt. Kompromittierendes, weil belastendes Material gegen jemanden. Als Donald Trump sich anschickte, amerikanischer Präsident zu werden, berichteten viele Medien über die Legende, dass der russische Präsident Wladimir Putin Kompromat über Trump habe. Ein Video aus einem Hotelzimmer bei dessen Moskau-Besuch im Jahr 2009. Darauf soll eine sogenannte Golden Shower zu sehen sein, eine goldene Dusche. Damit sind in diesem Fall Frauen gemeint, die auf das Hotelbett urinieren. Allerdings gibt es nicht den Hauch eines Beweises, dass es dieses Kompromat gegen Trump tatsächlich gibt, gab oder je gegeben hat. Aber wenn es das Video gibt, weiß Trump nun davon und muss es bei jeder seiner Aktionen gegenüber Russland einkalkulieren. Sollte das Video aus Ibiza Kompromat gewesen oder als solches geplant worden sein? Wir können die Reaktionen unseres Kontaktes auf diese Frage nicht wiedergeben, aus Gründen des Quellenschutzes, so haben wir es zugesichert. Aber alles, was wir erfahren, reiht sich in unserer Bedeutungsskala weit unter dem überragenden Interesse der Öffentlichkeit ein, von dem Video zu erfahren. Unser Kontakt hat erstaunlich viel Verständnis dafür, dass wir beharrlich Fragen zu Hintergründen und Akteuren stellen. Er scheint zu verstehen, wir wollen wissen, worauf wir uns einlassen. Aber erst einmal sitzen wir wieder da und starren mit jeweils zwei Brillen auf der Nase auf den Bildschirm vor uns. Auch das letzte Drittel des Videos ist gespickt mit Verhandlungen darüber, wie Strache und Gudenus die Russen belohnen könnten für ihren Einsatz bei der Kronenzeitung. Das Ende des Videos sehen wir dann nur noch kursorisch. Zu viel wird an entscheidenden Stellen Russisch gesprochen. Da können wir im Jetzt und Hier nur glauben, was unser Kontakt uns darüber erzählt oder es sein lassen. Am Ende würden wir dafür ohnehin einen Übersetzer brauchen. Was den Ursprung des Videos betrifft, wird uns eine längere Geschichte erzählt, deren Anfang so klingt wie sehr viele Anfänge ähnlicher Geschichten und nicht wie die Falle eines Nachrichtendienstes. Vielleicht ist das gerade die Taktik des Nachrichtendienstes? Wir können es nicht ausschließen. Aber genauso wenig können wir ausschließen, um es überspitzt auszudrücken, dass unsere beiden Mütter für die CIA spionieren. Sie würden es uns nämlich nicht sagen. Das ist ja die Idee von Geheimdiensten. Aber wenn wir Informationen veröffentlichen wollten, die uns unsere CIA-Mütter gegeben hätten, würden wir diese Informationen natürlich auch erst verifizieren. Das ist in diesem Fall aber noch kaum möglich. Über den Begleiter der Russin erfahren wir wenig, aber immerhin seinen Beruf, sein Vorleben, solche Sachen. Wir bekommen später auch Dokumente in die Hand und sind einigermaßen überzeugt, ein Bild dieses Mannes zu haben. Nichts davon können wir hier ausführen. Aber das Spiel auf Ibiza dreht sich um die angebliche Oligarchennichte und über sie wird uns so gut wie nichts gesagt. Weder ihr echter Name, noch woher sie kommt oder was sie beruflich macht. Nichts. Sie ist für uns nur die Frau im Video, ein Mysterium. Was wusste sie von der ganzen Geschichte? Wurde sie bezahlt? Wusste sie, worauf sie sich einlässt? Hat sie jetzt Angst? Da unser Kontakt von Anfang an zur Bedingung gemacht hat, dass wir vollen Quellenschutz gewähren, keine Namen nennen, keine Beschreibungen liefern und die beiden Lockvögel im Video unkenntlich machen, sollten wir es jemals übergeben bekommen, ist uns klar, dass wir über die angebliche Russin nicht schreiben werden können. Aber wir müssen mehr über sie erfahren. Wir müssen die angebliche Oligarchennichte treffen. Wir müssen sie sprechen. Zuvor aber müssen wir das ganze Video in die Hand bekommen. Jetzt, nachdem wir alles gesehen haben, sind wir uns sicher, dass Heinz-Christian Strache tatsächlich eine Gefahr für die Demokratie ist. Die Menschen in Österreich haben das Recht zu erfahren, wie er redet, wie er das Land verkaufen und wie er die Pressefreiheit einschränken würde, wenn er nur könnte. Wir sind aber noch keinen Schritt weiter in der Frage, ob und wann wir das Videomaterial bekommen. Wir haben nun schon mehrmals erklärt, dass wir nicht berichten können und werden, ohne das Video in unseren Händen zu haben. Wir haben erklärt, dass es einige Zeit dauern wird, die Echtheit zu überprüfen, die Inhalte gegenzuchecken und Strache sowie Gudenus damit zu konfrontieren. Kurzum, wir haben unsere Arbeit erklärt, haben um Verständnis geworben und sind ins Leere gelaufen. Wir hätten gern eine Zusage, ein Datum, irgendwas Konkretes, aber wir bekommen es nicht. Immerhin erhalten wir eine längere Erklärung, die uns ein wenig mehr verstehen lässt, woran eine Übergabe derzeit scheitert und warum sich das schwer beeinflussen lässt, am wenigsten von uns. Ob das, was wir hören, stimmt, wissen wir nicht. Ohnehin dürfen wir über all das nicht schreiben. Quellenschutz. Die Orgien der anderen. Ibiza, St. Rafael de Sacreu, 25. Juli 2017, kurz nach Mitternacht. Heinz-Christian Strache lässt nicht locker. Der Deal, der seine Partei endgültig in die Regierung katapultieren könnte, ist zum Greifen nahe. Die Macht ist zum Greifen nahe. Wenn alles ideal läuft, kann er schon wenige Monate später ins Kanzleramt am Wiener Ballhausplatz einziehen. Also redet er wieder und wieder auf die Gastgeberin und ihren Begleiter ein. Er beschwört die beiden geradezu, doch die Anteile an der Kronenzeitung zu kaufen. Er gestikuliert, er raucht und wirkt streckenweise nervös. Ein neuer Tag ist angebrochen in der Architect Country Villa und Heinz-Christian Strache hat eine weitere Idee, wie man die angebliche Russin locken könnte. »Schau«, erklärt er seinem Freund Yoshi, »wir sind jetzt demnächst in China eingeladen.« Die Chinesen wollten unbedingt seine Leute treffen, als oberste Elite. Dem Begleiter der Russin erklärt er, »jetzt komme ich im August 5 Tage nach China, höchste Ebene, Politkommission, KP.« Yoshi als Vizebürgermeister Wiens sei auch dabei. Angeblich wolle China nämlich zwischen 10 und 20 Milliarden investieren. Die Hunde haben dicke Kohle. Und die wollten sie, so Strache, in Wien investieren. Wo und wie, darüber könnten sie als FPÖ mitreden, spätestens in der Regierung. Die Chinesen wünschten sich sogar, dass Strache und seine Freunde entscheiden, wer zum Zuge kommt, denn ihnen sei es wichtig, Politik und Wirtschaft gemeinsam abzuwickeln. Und wenn die FPÖ-Führung entscheiden könnte, wer da gute Geschäfte mache, könnte sie natürlich die Russen teilhaben lassen. Strache erklärt weiter, ich will mit China Geschäfte machen, ich will mit Israel Geschäfte machen, ich will mit Russland Geschäfte machen. Es gehe um Vernetzung, ums Kennenlernen, um Kontakte, die man am Ende zu Geld machen könne. Bei uns entsteht der Eindruck, als wäre eine künftige Regierung Strache offen für Geschäfte mit so gut wie jedem, der Interesse hat, so dass China lange nicht die einzige Chance wäre. Strache erwähnt auch seine israelischen Freunde, die von der Netanjahu-Partei. Auch da könne man vernetzen. Und die Russin habe ja wohl auch gute Kontakte. Wahrscheinlich zu Putin, sinniert Strache. Da muss man sich überlegen, wo kann man was vernetzen. Und in Österreich können wir behilflich sein. Die Russen, die Chinesen, die Israelis und mittendrin die FPÖ. Das ist die Vision, die Strache hier an die Wand malt. Die Russin wirkt derweil immer desinteressierter, missmutiger. Während Strache redet, steht sie auf, geht auf die Toilette, kommt zurück, setzt sich hin. Strache redet noch immer, die Russin steht wieder auf. Wieder verlässt sie den Raum, dieses Mal mit ihrem Begleiter. Strache redet noch immer. Tajana Gudenus sitzt bis zu diesem Zeitpunkt die meiste Zeit auf dem Sofa, wechselt hin und wieder ein paar Worte mit der Russin. Aber nun sind Strache und das Ehepaar Gudenus kurz allein im Raum und für einen Moment scheinen sie an der angeblichen Russin zu zweifeln. Sie flüstern. Es ist schwer verständlich, aber alle drei wirken besorgt. »Du musst immer davon ausgehen«, sagt Strache, aber es ist unklar, was er meint. »Dass sie reingelegt werden?« Tajana Gudenus ist es jedenfalls, die den Verdacht als einzige ausspricht. Sie könne sich vorstellen, dass die Gespräche in der Villa aufgezeichnet würden. Tatsächlich schaut sie an diesem Abend, als sie ihren Blick durch den Raum schweifen lässt, mehrmals länger in eine der Kameras, die seit ihrer Ankunft mitschneiden. Es ist jene Kamera, die hinter der Couch in einer Nische versteckt ist. Aber sie macht keinerlei Anstalten, sich der Nische zu nähern. Ihre warnenden Worte verhallen. An dieser Stelle ist Strache nicht vollkommen eindeutig zu verstehen. Gudenus stellt klar, er habe der Russin eh gesagt, dass es nichts zum Unterschreiben gebe an diesem Abend und merkt beruhigend an, dass er ihren Vertrauten mehrmals getroffen habe. Also nichts zum Unterschreiben, obwohl doch alles legal ablaufen soll. Danach laufen die Verhandlungen weiter wie bisher. Hans-Christian Strache hat sich inzwischen einem ganz anderen Problem zugewandt. Er befürchtet, dass sie bei der Russin Konkurrenz haben. Er glaube, dass sie genauso mit dem Kurz und mit dem Kern zusammenarbeite, flüstert Strache Gudenus und seiner Frau zu, also mit dem damaligen ÖVP-Kanzlerkandidaten Sebastian Kurz und dem zu diesem Zeitpunkt regierenden sozialdemokratischen Kanzler Christian Kern. 100 Pro. Entschuldige, wenn die die Krone kauft und nicht mit anderen zusammensitzt, flüstert Strache. Die Frau ist hochintelligent, die hat den Zug zum Tor. Den Zug zum Tor. Diese Fußballmetapher umschreibt einen Stürmer, der nicht lange fackelt oder zögert, sondern entschlossen versucht, den Ball ins Tor zu schießen. Übertragen also, Deals abzuschließen. So etwas beeindruckt Strache offenbar, ebenso wie gut die Russin im Stoff ist. Die ist ja gut gebrieft. Die checkt die österreichische Situation ab und die checkt genauso ab, Kern und Kurz. Er fürchtet, dass seine Konkurrenten weniger Hemmungen haben werden als er. »Die werden ihr alles zusagen«, raunt er. Strache scheint also Angst zu haben, dass seine großen Konkurrenten den Deal mit der Russin machen, dass also die anderen am Ende mit dem Zugriff auf die Kronenzeitung dastehen. Das ist ein wiederkehrendes Motiv an diesem Abend. Als früh an diesem Abend zum ersten Mal über Spenden gesprochen wurde, hatte Gudenus gemutmaßt, dass andere Parteien ihre Spenden über ihnen nahestehende Vereine am Rechnungshof vorbeischleusen würden. Was, wenn die Russin auch mit den anderen spricht? Na, sagt Gudenus, glaube ich nicht. Nun ist er es, der ins Plaudern kommt. Er hat eine gute Geschichte. Ihm habe jemand erzählt, wo ein hochrangiger politischer Konkurrent Koks kaufe. Nämlich bei einem bekannten Wiener Szenegastronomen. Die Geschichte gehört gespielt, flüstert Strache beschwörend. Und dieser Wirt sei der Schlimmste, sagt Strache, als er den Namen hört, der in diesem Hörbuch aus Gründen des Persönlichkeitsrechts nicht genannt wird. Das sei der größte Drogendealer Wiens. Anmerkung: Der Gastronom lässt auf Anfrage mitteilen, niemals mit Drogen gehandelt zu haben. Er habe auch keine Kenntnis davon, dass hochrangige Politiker in seinem Betrieb Drogen konsumiert hätten. Strache präsentiert sich seit Jahren als überzeugter Drogengegner. Er habe als Jugendlicher mal Cannabis gepafft, sagt er. Das sei es dann aber gewesen. Ich bin sauber. Danach beginnt das große Geraune. Strache behauptet, er habe über den besagten Wiener Gastronomen gehört, dass sich jeder Gast dort zum Essen Drogen bestellen könne. Es gebe sogar eigene Speisekarten. Nur für die Drogen. Anmerkung, der Gastwirt bestreitet dies. Deswegen sei er auch froh, dass Gudenus nicht mehr in einen Club dieses Mannes gehe, in diesen Scheißclub. Gudenus lehnt sich nach vorn, spitzt seine Finger, gestikuliert vor Straches Gesicht. Ich war damals einmal dort. Einmal. Heinz-Christian Strache erzählt ungerührt weiter. Ein hochrangiger Politiker der politischen Konkurrenz sei bei jenem Wirt Stammgast. Es gebe spezielle Nebenzimmer. Da gehen die dann nach hinten, flüstert Strache, Und dann haben die da Orgien. Drogenorgien. Anmerkung: Der Gastwirt teilte auf Anfrage mit, es gebe in seinen Betrieben auch keine separaten Räume zum Drogenkonsum. Über den einen oder anderen hochrangigen Politiker anderer Parteien gäbe es außerdem angeblich auch kompromittierende Fotos, vor allem von zweien der ganz Großen. Das müsste die FPÖ nutzen, findet er. Und zwar so: Die beiden Widersacher wüssten, dass es Fotos oder Videos über sexuelle Eskapaden oder Drogenkonsum des jeweils anderen gäbe. Vielleicht hätten sie dieses Material sogar in Besitz, würden es aber nicht veröffentlichen, aus Angst vor einem Gegenschlag. So wie die Sowjetunion und die USA, sagt Gudenus fasziniert. Im Kalten Krieg waren es ja womöglich am Ende die Atombomben der beiden Großmächte, die dafür sorgten, dass kein Krieg ausbrach, weil beide Angst hatten, im Kriegsfall vom jeweiligen Gegner vernichtet zu werden. Kalter Krieg auf Österreichisch, innenpolitisch und ein bisschen kleiner, schmuddeliger. Straches Idee ist jedenfalls diese: Würde es uns gelingen, von einer Seite Fotos zu organisieren, die wir übers Ausland spielen, würde die andere Seite glauben, die andere war's. Und der atomare Krieg geht los, sagt Strache. Das wäre ein wahres Kunststück. Ein Kunststück, das zwei politische Karrieren zerstören und die FPÖ womöglich an die Macht bringen könnte. Dann springen seine Gedanken zu der Russin, die noch immer nicht in das Wohnzimmer zurückgekehrt ist. Bist du deppert, die Schorf? Entfährt es ihm. Weil er Wiener ist, sagt er natürlich Schorf. Anmerkung: Siehe hierzu auch Heinz Christian Straches spätere Stellungnahme im Kapitel Wiener Wahnsinn im hinteren Teil dieses Hörbuchs. Nur eines störe ihn: die dreckigen Ränder ihrer Fußnägel. Die machen ihn irgendwie misstrauisch. Wir bekommen Konkurrenz. München, Herbst 2018. Kaum hat sich das Projekt Weißer Bildschirm in unserer Prioritätenliste nach ganz oben geschoben, wird es wieder von dort verdrängt. Fast das ganze Ressort arbeitet in diesen Wochen wie verrückt an den Implant-Files, die Ende November 2018 veröffentlicht werden. Eine weltweite Recherche zu gesundheitsgefährdenden Implantaten. Uns ist zu der Zeit klar, erst wenn wir das Video zur Verfügung gestellt bekommen, können wir in Vollzeit daran arbeiten. Aber noch haben wir es nicht. Und so bleibt uns weiterhin nichts anderes übrig, als der Quelle immer wieder gut zuzureden. Wir lesen uns weiter ein und sprechen mit Österreich- und Rechtspopulisten-Experten. Aber unser Elan schwindet allmählich. Außerdem gibt es auch ohne das Video genug zu tun. Dann erreicht uns eine alarmierende Nachricht. Man sei auch im Gespräch mit dem Spiegel. Zu den Wirren um diese Nachricht gehört auch, dass es sich kaum mehr rekonstruieren lässt, wie sie uns genau erreicht hat. Woran wir uns dagegen sehr gut erinnern, dass wir uns nicht gefreut haben. Der Spiegel ist unser größter Konkurrent. Das 1947 gegründete Nachrichtenmagazin steht seit Jahrzehnten für Enthüllungsjournalismus. Es hat zusammen mit dem Guardian die NSA-Überwachungsaffäre aufgedeckt und zur Aufklärung fast aller Skandale der Nachkriegsrepublik beigetragen. Auch weil Hans Leyendecker, einer der profiliertesten Investigativjournalisten des Landes, lange beim Spiegel war. Bevor er Ende der 90er Jahre zur Süddeutschen Zeitung wechselte und dort einige Jahre unser beider Chef war. Zuletzt machte der Spiegel weltweit Schlagzeilen, weil ein Informant dem Blatt geheime Unterlagen aus der Welt des Fußballs zugespielt hat. Die Football Leaks zeigen die Steuertricks etlicher Spitzenfußballer und ihrer Vereine. Sie enthüllen Neues aus der korrupten FIFA-Welt sowie die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Fußballstar Cristiano Ronaldo. Wir haben natürlich keinerlei Exklusivrechte, was das Strache-Video angeht, wie auch. Alles, was wir haben, ist unser vielfach bekundetes Interesse, mit dem gleichzeitigen Hinweis auf unsere Arbeitsmethoden, inklusive der Erklärung, keinen einzigen Euro zu bezahlen. Wenn der Spiegel für das Video bezahlen würde, wären wir dann raus? Oder wird, falls das Video sowohl SZ als auch Spiegel ausgehändigt würde, am Ende das schnellere Medium die Exklusivgeschichte haben? Wir sind der Überzeugung, dass dieser Geschichte, die ja schon für sich kompliziert und heikel genug ist, ein Rattenrennen, ein Kampf darum, wer schneller ist, schaden kann. Und noch weniger wollen wir, dass der Spiegel diese Geschichte allein macht. Falls überhaupt jemand je diese Geschichte machen wird, das ist zu dieser Zeit ja noch völlig offen. Nun haben wir schon mit ziemlich vielen Medien zusammengearbeitet in den vergangenen 7 Jahren. Wir haben seit der Offshore-Leaks-Recherche von 2013 an allen großen grenzüberschreitenden Recherchen des International Consortium for Investigative Journalists, ICIJ, teilgenommen und drei davon sogar selbst initiiert. Panama Papers, Bahamas Leaks und Paradise Papers. Dabei haben wir mal mit einem Dutzend, mal mit fast 100 anderen Medien gearbeitet. In Deutschland arbeiten wir seit einigen Jahren manchmal mit dem Bayerischen Rundfunk, der gemeinnützigen Rechercheorganisation Korrektiv oder der Wochenzeitung Die Zeit und natürlich mit dem Norddeutschen Rundfunk, NDR, und dem Westdeutschen Rundfunk, WDR, zusammen. Mit NDR und WDR hat es sogar so gut funktioniert, dass wir daraus einen Rechercheverbund gemacht haben und bei zahlreichen wichtigen Themen gemeinsam versuchen, weiterzukommen. Woche für Woche, oft sogar Tag für Tag und fast immer ohne größere Konflikte. Das war auch bei dieser Geschichte der Plan. Wir hatten vor, NDR und WDR einzubinden, sobald unser Kontakt zugestimmt hätte. Aber er stimmte nicht zu. Jetzt also der Spiegel. So wie wir das sehen, haben wir nur eine Wahl. Wir müssen das gemeinsam angehen, mit dem Nachrichtenmagazin. Sonst haben wir am Ende womöglich gar nichts. Immerhin erfahren wir auch, wer beim Spiegel angesprochen wurde. Martin Knobbe, ein Spezialist für alles, was sich um Kriminalität, Extremismus und innere Sicherheit dreht. Der gebürtige Münchner schrieb früher selbst für die SZ, deshalb kennen wir uns. Nicht gut, aber doch gut genug, um ihn anzurufen. Am Telefon deuten wir an, dass wir vermutlich an derselben Geschichte sitzen, mit denselben Leuten in Kontakt sind und dieselben Probleme haben. Er versteht sofort und wir wechseln von normalem Telefon zu einem verschlüsselten Anruf mit der App Signal, die mittlerweile so etwas wie der Goldstandard für verschlüsselte Konversation ist. Sie funktioniert wie WhatsApp, ist aber sicherer, da sie nicht wie WhatsApp dem Facebook-Konzern gehört, sondern von der Freedom of the Press Foundation entwickelt wurde, deren Präsident Edward Snowden ist. Außerdem wird sie regelmäßig von unabhängigen Experten überprüft. Man sollte also davon ausgehen können, dass Signal so sicher ist, wie es eben geht. Schon nach 3 Minuten sind wir uns einig, wir wollen nicht gegeneinander antreten, sondern lieber gemeinsam versuchen, das Beste herauszuholen. Wir müssen noch die Zustimmung unserer Chefredaktionen einholen, aber das ist am nächsten Tag schon erledigt. Dem Kontakt scheint es einerlei zu sein, möglicherweise findet er es sogar gut. Je mehr Medien berichten, umso mehr Menschen erreicht die Enthüllung schließlich auch. Und der Spiegel und die SZ sind ein Gespann, das für Aufmerksamkeit sorgen wird. Von da an lassen wir uns von einem Prinzip leiten, das uns bei früheren Kooperationen geholfen hat. Es heißt Radical Sharing. Wir teilen alles. Niemand hält etwas zurück, niemand bekommt Sonderrechte, alles wird offen und transparent geklärt. Das bedeutet auch, dass wir uns ab sofort offen austauschen können über unseren jeweiligen Stand der Dinge. Wir erfahren, dass der Spiegel noch nicht so weit ist wie wir. Martin Knobbe, der im Berliner Büro des Spiegel arbeitet, wurde tatsächlich erst vor einigen Tagen angesprochen und hat das ganze Video noch nicht gesehen. Aber er sieht die Lage ähnlich. Wir haben wenige Belege dafür, dass die Hintergrundgeschichte, die unser Kontakt erzählt, stimmt. Aber wir haben noch weniger Anhaltspunkte dafür, dass wir belogen werden. Das weiße Ibiza und die schwarzen Fußnägel. Sant Rafael de Sacreu, 25. Juli 2017, nach Mitternacht. Die Fußnägel der angeblichen Russin schrecken Heinz-Christian Strache kurz aus seinem Traum von der Kronenzeitung. Nachdem er mehr als 4 Stunden mit einer ihm unbekannten Russin über Wahlkampfhilfe im Gegenzug für Staatsaufträge verhandelt hat, nachdem er mit ihr Möglichkeiten illegaler Parteispenden diskutiert und angebliche geheime Spende offenbart hat, fällt ihm plötzlich auf, die angeblich superreiche Russin hat dreckige Ränder an den Fußnägeln. Und das macht ihn nervös. Die Russin und ihr Begleiter sind gerade nicht im Raum. Strache unterhält sich im Flüstertonfall mit Johann und Tajana Gudenus. Erst weist Strache die beiden noch einmal darauf hin, wie scharf die Russin sei. Dann merkt er an, sie habe allerdings wahnsinnig dreckige Fußnägel. Die seien völlig ungepflegt. Da seien überall schwarze Ränder. Das passt nicht zum Gesamtbild. Da bin ich vorsichtig. Das Ehepaar Gudenus hört ein wenig ungläubig zu. Tajana Gudenus gibt zu, ihr sei das nicht aufgefallen. Nebenan hört man die Russin mit ihrem Begleiter reden und Gläser klirren. Aber Strache ist noch nicht fertig mit den Zehennägeln der Oligarchennichte. Grindig seien die, sagt er, und bestimmt seit 10 Tagen nicht mehr gemacht. Wenn du in der Liga mitspielst, das passt nicht ins Gesamtbild, sagt er. Das sind so Kleinigkeiten, die mir auffallen. Auf die schaue ich. Er wirkt mit einem Mal sehr ernüchtert. Es ist die erste Ungereimtheit, die Heinz-Christian Strache anspricht, und er könnte jetzt natürlich fragen, wenn die Russin nicht wie eine Millionärin aussieht, ist sie dann vielleicht auch keine? Ist sie vielleicht auch keine Oligarchennichte und will sie vielleicht auch nicht die Kronenzeitung kaufen? Vor allem aber, wer ist sie dann und warum ist sie hier? Vielleicht fragt er sich all das tatsächlich. Vielleicht dämmert ihm gerade, worein er sich da hat treiben lassen. Vielleicht fällt ihm plötzlich auf, wie unvorsichtig er in den vergangenen Stunden war. Vielleicht ahnt er, dass das alles zu schön wäre, um wahr zu sein. Dass er die Krone unter Kontrolle bekommen könnte durch diese seltsame Russin. Jedenfalls wiederholt Strache kopfschüttelnd noch ein weiteres Mal, dass die Fußnägel einfach nicht passen zu einer solchen Frau. Johann Gudenus, der das Treffen ja vermittelt hat, merkt offenbar, dass sein Parteichef nervös wird und wird selbst unruhig. Die beiden flüstern weiter. Es ist nicht mehr alles klar zu verstehen auf der Audiospur des Videos. Gudenus nimmt die Russin in Schutz. Sie sei bestens informiert, sagt er. Aber Strache widerspricht. Informiert zu sein, das gehe ja relativ leicht. Johann Gudenus widerspricht. Er verweist darauf, dass er mit der angeblich millionenschweren Oligarchennichte ins Gespräch gekommen sei, sie kennengelernt habe, weil sie Interesse gezeigt habe, sein Jagdgrundstück zu kaufen. Die Familie Gudenus wollte damals Grundstücke verkaufen, nachdem Johann Gudenus' Vater im Herbst 2016 verstorben war. Strache wendet ein, das Grundstück dürfe er doch nicht verkaufen, höchstens verpachten. Aber Gudenus verweist darauf, dass sie den fünffachen Preis bezahlen würde. Strache schüttelt den Kopf. Gudenus wirkt verunsichert. Dann kommen die Russin und ihr Begleiter wieder zurück in das Wohnzimmer. Die drei hören auf zu flüstern und Strache übernimmt wieder laut das Kommando. Aber er wirkt noch für ein paar Momente angespannt. »Wir machen den Deal«, sagt er, »dort, wo Ihre Interessen und unsere Interessen übereinstimmen. Und wenn ihr das dann gefällt, dann spendet sie. Nicht mehr und nicht weniger.« Alles ganz legal. Weiter geht der Tanz. Der Begleiter der Russin macht deutlich, dass sie eine Gegenleistung wolle. Die Krone ohne Gegenleistung, das sei doch nur Investmentscheiße. Da könne sie gleich ganz woanders investieren. Im Osten kann sie für die Art Geld einen besseren Return bekommen. Aber das sei halt nicht nachhaltig, widerspricht Strache. Sie kann in Russland nicht ansatzweise mit dem Investment diesen Einfluss gewinnen. In Österreich spiele sie bei den Top Ten mit, bei den wichtigsten Persönlichkeiten des Landes. Da muss sie den Riecher haben, sagt Strache und reibt die Finger aneinander, eine international verstandene Geste für viel Geld verdienen. Wir bringen ihr die Connection. Wenn sie die 50% kauft, wird sie zu den 10 wichtigsten Persönlichkeiten Österreichs gehören. Die Kronenzeitung, ergänzt Gudenus, wäre für uns alle gut, für sie geschäftlich, für uns politisch. Wenn er selbst das nötige Geld hätte, würde er die Krone kaufen, sagt Strache, und zwar sofort. Denn mit dem Blatt habe man Macht, erklärt der FPÖ-Chef. Und Macht bedeutet, ich setze mich durch. Wenn sie nach Österreich ziehen und in Sicherheit leben wolle, dann ist das beste Investment. Er nippt an seinem Glas Wodka Bull. Vor allem, dröhnt er, wenn sie klassisch und konservativ investieren wolle. An dieser Stelle unterbricht der Begleiter der Russin ihn. Denn genau das sei ja der Punkt. Sie will nicht klassisch und konservativ. Sie will Risiko. Und dafür ist sie bereit, daran lassen Sie und Ihr Begleiter an diesem Abend keinen Zweifel, Gesetze zu brechen. Die Russin schaltet sich selbst ein. »You not understand why I invest so much«, sagt sie in gebrochenem Englisch. »Ihr versteht nicht, warum ich so viel investiere.« »Sie brauche ein konkretes Angebot«, erklärt der Mann an ihrer Seite. Als sie gehört habe, dass Gudenus der Vizebürgermeister von Wien ist, habe sie gefragt, »Wie viel Prozent?« 31, sagt Strache. Auf so viel kam die FPÖ in Wien bei den letzten Wahlen. »Ach so«, schiebt er nach, als dämmerte es ihm, dass die Russin gar nicht das Wahlergebnis gemeint haben könnte. Sie will einen klaren Deal, geben und nehmen. Sie will es hören, sagt ihr Begleiter, und zwar von Strache. Ihr ist klar, dass sie keine Unterschriften kriegt, dass sie keine Verträge kriegt, erklärt der Mann weiter, aber zumindest wolle sie die mündliche Zusage, und zwar jetzt, von Strache. Der aber ziert sich, Er tänzelt und versucht, in Bewegung zu bleiben, ohne sich festzulegen. Längst muss ihm klar sein, worum es geht. Gerade erst hat der Mann an der Seite der Russin davon gesprochen, dass alles nicht ganz legal sei. Und Strache selbst spricht aus, was die angebliche Russin fordert. Korruption. Das muss sie kapieren, sagt er. In Österreich sei es so. Die Macht rennt nicht über Korruption. Er hat also offenbar sehr gut verstanden, dass die Russin ihn bestechen will und versucht, sie sanft in eine andere Richtung zu lenken. Sie solle doch lieber Einfluss kaufen. Wenn sie die Krone kauft, hat sie ein Imperium. Und an der Herrscherin über dieses Imperium, so die Botschaft Straches, komme niemand vorbei. Wenn sie dann etwa ein Grundstück wolle, das der Stadt Wien gehöre, würde sich der Bürgermeister nicht querstellen. Ein Grundstück lasse sich auch ganz schnell umwidmen. Da spielst du nicht auf der Korruptionsebene, da spielst du mit auf der realpolitischen Ebene. Wenn du ein Hochhaus in Österreich bauen willst und eine Hochhausgenehmigung haben willst, na? Wer kriegt sie dann? Fragt Strache und antwortet auch gleich selbst. Die Krone, beziehungsweise die Familie Dieschand, die Hauptanteilseigner der Krone. Die Krone-Teilhaber seien beim sogenannten Teuner Turm am Wiener Heumarkt ebenso dabei gewesen wie beim Wiener Hilton Hotel, auch beim Glücksspielgeschäft. Sie haben überall mitgespielt, sagt Strache. Als Besitzerin der Krone profitiere sie doppelt. Sie macht mit der Zeitung ein Geschäft und sie macht durch die Zeitung ein Geschäft. Anmerkung: Krone-Herausgeber und Chefredakteur Christoph Dieschand lässt eine Anfrage dazu unbeantwortet. Der Begleiter der Russin versucht es noch einmal. Das Ganze liege sicherlich am kulturellen Unterschied. Auf der einen Seite Strache, der Österreicher, auf der anderen Aljona Makarova, die Russin. Und für die sei es nun mal so. Wenn du nach Serbien gehst, wenn du nach Ungarn gehst, wenn du in die Ukraine gehst, wenn du nach Tschechien gehst, wenn du nach Russland gehst, sagt jeder, okay, du bezahlst so viel und du bekommst so viel. Für sie, jemanden aus der Sowjetunion, sei es nicht nachvollziehbar, dass ich nichts bewege. Dann muss sie den Unterschied zwischen Ost und West lernen, sagt Strache. Österreich, das sei eine sichere Investition, der Balkan, das genaue Gegenteil. Seine Freunde in der Ukraine, die kämpfen alle um ihr Cash. Er habe drei Freunde nach Serbien gebracht, die hätten bis zu 1 Milliarde investiert. Das ist nicht wenig. Und dennoch, die haben ihnen die Firmen unter dem Arsch weggezogen. Oder Kroatien. Eine Scheiße, ruft Strache, gestikuliert und schimpft, in Kroatien wirst du gefickt. Einer seiner Freunde, ein österreichischer Unternehmer, habe dort 200 Millionen Euro in den Sand gesetzt. Ich hätte ihm das leider vorher sagen können. Aber wie so viele andere Trotteln, habe er nicht auf ihn gehört. Anmerkung: Der Unternehmer, dessen Name Strache auf Ibiza nannte, lässt eine Anfrage bis zum Redaktionsschluss dieses Buches unbeantwortet. Bevor die Oligarchen nicht in Serbien oder auf dem Balkan investiere, dann doch lieber in Russland, rät Strache. Russland ist sicherer. Aber am besten in Österreich. Er habe da auch schon eine Idee. Wir haben Immobilien, die in der besten Lage in Wien sind. Sie liegen im 10. Bezirk. Wirklich gute Investitionen. Und die würden wir verkaufen. Er, Strache, sei gerade bei Karstadt-Eigentümer René Benko gewesen, derweile auch auf Ibiza. Ich war bei ihm auf dem Schiff, der Roma, einer 67-Meter-Yacht. Und der Benko, der wäre bereit, das Palais Hansen Kempinski, ein Luxushotel am Schottenring in Wien, zu verkaufen, behauptet Strache. Der Geschäftsführer, das sei ein total lässiger Typ. Und vor allem sei er ein Freund. Anmerkung: René Benko ließ auf Anfrage unbeantwortet, ob er Heinz-Christian Strache auf seinem Schiff getroffen hat. Das Hotel Palais Hansen Kempinski habe ihm aber niemals gehört, daher erübrigten sich weitere Einlassungen dazu. Das Palais Hansen Kempinski erklärte, dass es keine Pläne gebe, das Hotel zu verkaufen und auch 2017 keine gab. Der damalige Geschäftsführer erklärte auf Anfrage, Strache nicht persönlich zu kennen. Es gebe in Wien ein paar Immobilien, die wirklich geil sind. Und er selbst habe seine Connections, sagt Strache. Diese Projekte seien ein gutes Geschäft, wenn man schlau verhandle. Dann mache die Russin Kohle. Nach einiger Zeit reicht es der Russin. Sie habe die Nase voll, sagt sie auf Russisch. Sie habe jetzt schon 10-mal gesagt, was sie wolle, und dennoch tue sich nichts. Nach 4 Stunden Verhandlungen noch immer keine Einigung. Mich kotzt das an. Es sei für Sie nicht verständlich, dass jemand, der in der Politik ist, nicht bereit ist, gewisse Ausnahmen zu treffen, versucht es Ihr Begleiter nochmal. Gibt es irgendwas, das man ihr anbieten kann, das konkret ist, das eine gewisse Sicherheit bietet? Sie hat gesagt Wasser, erinnert sich Gudenus. Das ist super interessant. Allerdings spreche die Russin von 20 Punkten, die ihr vorschweben würden als Gegenleistung, und er habe maximal 2 gehört. Also zählt der Begleiter auf. Sie habe staatliche Kunstsammlungen erwähnt, die Renovierungen von Kasernen samt Verkauf der Liegenschaften. Sie habe die Wassergeschichte erwähnt, Aufträge für Ausbau und Instandhaltung des Kommunikationsnetzes und außerdem Autobahnen und Flughäfen. Er fasst zusammen: Alles, was vergeben wird, ohne offizielle staatliche Ausschreibungen. Dann wird der Begleiter der Russin sogar noch deutlicher. Im Prinzip, sagt er, sei sie an allem interessiert, was einen Staatsauftrag mit Überpreis erlaube. Strache nickt, sagt: Ja. Und der Begleiter fängt nochmal an. Autobahn? Strache sagt: Ja. Flughäfen? Strache sagt: Ja, Autobahn, bin ich sofort dabei. Und ruft noch einmal sein Angebot in Erinnerung, den Strabag-Miteigentümer Hans-Peter Haselsteiner auszuboten. Statt Haselsteiner jeden öffentlichen Auftrag. Jetzt geht der Vertraute der Russe noch einen Schritt weiter. Der Punkt sei nicht nur der öffentliche Auftrag, sondern der Punkt ist der Überpreis, der garantiert wird. Nochmal, ruft Strache, beim staatlichen Auftrag hast du das. Beim staatlichen Auftrag hat man also Überpreis? Etwa 2 Stunden zuvor hatte Strache noch beharrt, beim Überpreis mache er nicht mit. Jetzt knickt er ein. Helle Aufregung. München, 12. April 2019, am Vormittag. Gibt es das? Einen lauten Knall inmitten vieler Menschen, den aber nur sehr wenige hören können? So würden wir beschreiben, was sich am Abend des 11. April 2019 in Wien ereignet. Dort erklärt der deutsche Satiriker Jan Böhmermann per Videobotschaft sein Fernbleiben bei der Verleihung der Romy, wo er einen Preis überreicht bekommen hätte. Er sagt, er hänge gerade ziemlich zugekokst und Red Bull betankt mit seinen FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchenvilla auf Ibiza fest, wo er darüber verhandle, ob und wie ich die Kronenzeitung übernehmen kann und die Meinungsmacht in Österreich an mich reißen kann. Das alles kommt uns, bis auf das Koks, ziemlich bekannt vor, und wir fragen uns, was zur Hölle hier gerade passiert. Es muss aber auch Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus ziemlich bekannt vorkommen, und da fast alle österreichischen Boulevardmedien wegen anderer Aussagen Böhmermanns die Rede ausführlich zitieren, ist anzunehmen, dass Strache und Gudenus die Bemerkung mitbekommen. Die beiden wissen jetzt also vermutlich, dass irgendwas an dem Abend auf Ibiza sehr faul war. Und das macht uns nervös. Die beiden vermutlich auch. Zuvor hat es in Sachen Video etliche Wochen lang kaum Entwicklungen gegeben. Zum Jahresende 2018 haben wir längst das ganze Video gesehen, uns mit dem Chefredakteur darüber beraten, der Spiegel ist dazugestoßen und wir haben gemeinsam überprüft, was sich überprüfen lässt, ohne das Video selbst zur Verfügung zu haben. Wir haben über die Wochen das Gespräch mit unserem Kontakt aufrechterhalten, immer wieder nachgefragt, ob bald mit einer Entscheidung zu rechnen sei und uns weiterhin interessiert gezeigt. Zu unseren unveränderten Bedingungen, das war der Stand auf unserer Seite. Und nun die Romy-Verleihung. Die Romy, einer der wichtigsten Kino- und Fernsehpreise im deutschsprachigen Raum, wird seit rund 30 Jahren vergeben. Benannt nach der 1982 verstorbenen österreichischen Schauspielerin Romy Schneider. Die Gewinnerinnen und Gewinner der bekanntesten Kategorien, die beliebteste Schauspielerin, der beliebteste Schauspieler, werden in einer Publikumsabstimmung gekürt und bei einer festlichen Zeremonie in der Wiener Hofburg bekannt gegeben. Die Gala wird live vom ORF übertragen und der rote Teppich ist ein Stelldichein für alle, die man in Österreich, aber auch in Deutschland aus dem Fernsehen und dem Kino kennt. 2019 ist das Fest für den 13. April angesetzt. Neben der Romy gibt es die sogenannten Akademiepreise, die von einer Jury 2 Tage vorher verliehen werden. auch in aller Festlichkeit, aber eben ein wenig kleiner, im Wiener Palais Wertheim. Dort ist in der Kategorie Beste Programmidee die Böhmermann-Sendung »Lass dich überwachen«, die Prism is a Dancer Show nominiert und gewinnt. Die Sendung befasst sich, rückblickend muss man sagen, ironischerweise, mit Überwachung. Angelehnt an das umstrittene NSA-Spionageprogramm Prism, dessen wahre Ausmaße von Edward Snowden aufgedeckt wurden, spioniert Böhmermanns Team das Publikum der Show aus und fördert zutage, was die Gäste alles an privaten Informationen im Internet hinterlassen haben. Die Show schafft es, Millionen für etwas zu interessieren, das nach unserer leidvollen Erfahrung bei der SZ ansonsten kaum jemanden mehr aufregt. Wie große Internetfirmen unsere Daten sammeln und weitergeben, auch an Geheimdienste. Gleichzeitig problematisiert Böhmermann, dass viele Menschen Massen an privaten Informationen freiwillig ins Netz stellen. Als der Preis am Abend des 11. April 2019 vergeben wird, spielen die Veranstalter auf einer großen Leinwand die Videoaufzeichnung von Böhmermanns Dankesrede ein. Und diese Rede hat es in sich. Man kann sie sich bei YouTube ansehen, auch wenn die Qualität nicht sonderlich gut ist. Aber das sind wir inzwischen ja gewohnt. In der nicht einmal zweiminütigen Rede beleidigt Böhmermann eine Reihe österreichischer Politiker und nebenbei das ganze Land. Schon der Einstieg zeigt, wohin die Reise geht. Sehr geehrte dumme Hurenkinder, liebe Romy-Gäste, hallo Ostmark. Der Begriff Ostmark war die offizielle Bezeichnung Österreichs nach dem Anschluss an Hitler-Deutschland im März 1938. Nun ist Böhmermann bekannt für seinen speziellen Humor, den man lieben kann oder eben nicht. Seine Fans verehren Böhmermann, weil er klug und gekonnt provoziert und Grenzen überschreitet. Allerdings nicht nur des Provozierens willen, sondern zum Beispiel, um öffentlich zu demonstrieren, was erlaubt sein muss in einer liberalen Demokratie. Seine Gegner finden Verschiedenes unmöglich an ihm. Es ist eine lange Liste. Um zu zeigen, was Satire in Deutschland alles darf und wo die Grenzen liegen, widmete Böhmermann dem türkischen Autokraten Recep Tayyip Erdogan 2016 ein Schmähgedicht, in dem er Erdogan mit einer langen Reihe von Beleidigungen bedachte, von denen jede für sich wahrscheinlich schon ausgereicht hätte, um den Staatschef zum Rasen zu bringen. Erdogan, in dessen Regierungszeit die Türkei zum weltweit größten Gefängnis für Journalisten geworden ist, zog gegen Böhmermann vor Gericht und verlor. Die Freiheit der Satire in Deutschland wurde bestätigt. Jetzt ist also Österreich dran. Böhmermann, der bereits 2018 eine Romy gewonnen hat, erklärt in seinem Videogruß, er freue sich, dass er ab heute nicht nur 7 Jahre mehr Lebenserfahrung habe als der durchgeknallte österreichische Kinderkanzler, sondern auch noch exakt 2 Rommis mehr als der schweigende Fassohelfer mit den großen Ohren. Außerdem teilt er den Preisverleihungsbesuchern mit, nicht nur der deutsche Geheimdienst und die Sicherheitsbehörden, sondern ganz Deutschland, ach was, Europa, halte den damaligen österreichischen FPÖ-Innenminister Herbert Kickl für einen unseriösen Hiopai. Die heftigsten Zitate der kurzen Rommi-Rede sind sofort online zu finden und am nächsten Tag in verschiedenen Zeitungen. Die einen freuen sich über Böhmermanns Respektlosigkeiten, die anderen regen sich über seine Beleidigungen auf, beides erwartbar. Die Chefredakteurin der Zeitung Kurier nennt Böhmermanns Grußworte eine »primitive, dumme Videobotschaft, in der die Österreicher samt ihrer Regierung herabwürdige«. Nun muss man vielleicht dazu sagen, dass der Kurier die Romy-Gala veranstaltet. Insofern ist das Blatt eventuell parteiisch. All das ist nicht unser Problem. Aber als wir hören, wie er sein Fernbleiben rechtfertigt, stockt uns kurz der Atem. Deswegen nochmal vollständig. Ich hänge gerade ziemlich zugekokst und Red Bull betankt mit meinen FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchenvilla auf Ibiza und verhandle darüber, ob und wie ich die Kronenzeitung übernehmen kann und die Meinungsmacht in Österreich an mich reißen kann. Ibiza, russische Oligarchenvilla, Red Bull, FPÖ, Übernahme der Kronenzeitung. Es ist mehr als offensichtlich, dass Jan Böhmermann auf das Video anspielt. Uns erschreckt nicht, dass Böhmermann davon weiß, denn zu dieser Zeit hat uns bereits die Nachricht erreicht, dass Böhmermann von dem Video erzählt wurde, und zwar nicht von uns oder dem Spiegel. Ob Jan Böhmermann das Video jemals selbst gesehen hat, wissen wir nicht. Nachdem wir es nur unter aufwendigen Geheimhaltungsmaßnahmen sehen konnten und erst, nachdem wir ein belastbares Vertrauensverhältnis aufgebaut hatten, gehen wir nicht davon aus. Aber uns erschreckt, dass er sein Wissen öffentlich macht, dass er diese Informationen in die Welt schickt. Wir fragen uns, was das für die Quelle des Videos bedeuten könnte. Strache und Gudenus müssen nun wissen, dass etwas im Argen liegt. Da die Anzahl der Personen in der Villa begrenzt war, werden sie vermutlich davon ausgehen, dass mindestens einer der beiden Lockvögel geredet hat. Nun unterstehen die wichtigen Geheimdienste FPÖ-Ministern. Wurden die Agenten schon losgeschickt, um die Lockvögel zu finden und die Macher des Videos zu verhaften? Natürlich, in einer normalen Demokratie würde es nicht so laufen. Aber der damalige Innenminister Herbert Kickl, dem der Inlandsgeheimdienst untersteht, gilt als unberechenbarer Rechtsausleger, der schon mal sagt, dass das Recht der Politik zu folgen habe und nicht umgekehrt die Politik dem Recht. Politiker, die nicht dem Gesetz folgen müssen? Kickl hat bereits gezeigt, dass er vor mindestens unkonventionellen, wenn nicht brandgefährlichen Methoden nicht zurückschreckt. Auf sein Geheiß hin wurde der österreichische Verfassungsschutz, BVT, Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, durchsucht. Laut ORF von 80 Polizisten einer Einheit der Wiener Polizei, die eigentlich als Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität gedacht ist. Wie das österreichische Magazin Profil berichtete, war der offizielle Grund der Durchsuchung Amtsmissbrauch in mehreren Fällen, etwa das angeblich unterbliebene Löschen sensibler Daten. Außerdem seien durch die Weitergabe von 3 nordkoreanischen Passmustern aus österreichischer Produktion an Südkorea vom BVT die Rechte Nordkoreas verletzt worden. Im Ernst? Möchte man fragen. Die Aktion hatte Folgen. Laut der US-Zeitung Washington Post schlossen daraufhin westliche Geheimdienste Österreich vom Austausch sensibler Informationen aus, weil man dem Land, dessen Innenminister den Verfassungsschutz mit fragwürdigen Erklärungen durchsuchen lässt, keine sensiblen Daten mehr anvertrauen wollte. Dem Magazin Profil und der Tageszeitung Standard zufolge nahmen die Polizisten allerdings eine Festplatte mit, auf der unter anderem Erkenntnisse des Verfassungsschutzes zu Österreichs neonazistischer Szene gespeichert waren. Wollte Kickl herausfinden lassen, gegen welche Rechtsextremisten ermittelt wird? Profil nennt den Vorfall einen Skandal, der Österreich in eine handfeste Staatskrise führen könnte. Würde man dem Dreigestirn Kickl, Strache und Gudenus zutrauen, Ermittler auf die Fallensteller von Ibiza anzusetzen? Absolut. Und würde man dem Trio zutrauen, den Arm des Gesetzes dabei ein wenig zu führen? Sollte der Verantwortliche oder die Verantwortlichen ermittelt werden? Auch das. Es scheint jedenfalls nicht unvorstellbar bei jemandem wie Strache, der Autokraten wie Wladimir Putin und Viktor Orban feiert, einst selbst mit Neonazi-Größen umherzog und einen mutmaßlichen serbischen Kriegsverbrecher wie Arkan einen geilen Typ nennt. Von den Besuchern der Romy-Gala verabschiedet sich der deutsche Komiker Jan Böhmermann mit der Bitte, dass alle, denen Europa am Herzen liege, bei der Europawahl 1,5 Monate später ihre Stimme abgeben sollten. Alle, die finden, dass die österreichische Regierung einen guten Job macht, sollten bitte erst am Tag darauf wählen gehen, wenn die Wahl vorbei ist, meint er. Die österreichische Regierung wird es zum Zeitpunkt der Europawahl allerdings schon nicht mehr geben. Das Ende der Welt. Saint-Raphaël de Sacréau, 25. Juli 2017, weit nach Mitternacht. Johann Gudenus starrt müde ins Nichts, die Augen ein wenig glasig, in der Hand ein Champagnerglas. Heinz-Christian Strache tippt und wischt gelangweilt auf seinem Handy herum und die angebliche Oligarchennichte und Tajana Gudenus sprechen derweil auf Russisch über Putin, die Ukraine und die Welt. Den ganzen Abend hat Strache nun schon diskutiert, ohne echtes Ergebnis. Aber der Deal mit der Kronenzeitung lässt ihn offenbar nicht los. Jedenfalls versucht er ein weiteres Mal, der Russin den Deal schmackhaft zu machen. Das Blatt sei doch das Flaggschiff der österreichischen Machtpolitik, schwärmt er. Sie macht mit der Zeitung ein Geschäft und sie macht durch die Zeitung ein Geschäft. Das hat Strache inzwischen sehr, sehr oft angemerkt. Dass die Russin als Kronebesitzerin Vorteile habe bei allen möglichen anderen Geschäften, weil sie ihre Macht ausspielen könne, publizistisch und weil alle anderen das wüssten. Er habe das verstanden, erklärt der Begleiter der Russin, aber sie nicht. Als Russin sei sie klare Deals gewohnt. Geld für eine Gegenleistung. Korruption ohne Umschweife, ohne Herumgedruckse, ohne legal muss es sein Gerede. Er will sich einmal unter 4 Augen mit der vermeintlich reichen Russin beraten. Er steht auf. Aljona, sagt er und nickt ihr zu. Komm. Auch Strache und Gudenus nutzen die Gelegenheit zur Besprechung und sind sich einig, man komme heute nicht mehr weiter. Ein Taxi muss her, denn die Nacht soll mit dem Treffen in der Villa nicht zu Ende sein. Sie wollen noch in einen Club, das Hai Ibiza, eine Großraumdiskothek im wenige Kilometer entfernten Ort Platja den Bossa. Strache flüstert, jetzt gehen wir. Wer ist im Hai? Fragt Gudenus in die Runde. Alle, sagt Strache, ohne vom Handy aufzuschauen. Die Kids, spottet Tajana Gudenus, der Kindergarten. Sie meint den FPÖ-Nachwuchs, oder wie Strache später sagen wird, die Parteichefs, die in 10 Jahren die Partei übernehmen werden. Kurz ist es wieder still, Strache scrollt im Handy herum, Johann Gudenus sitzt mit dem Champagnerglas an den Lippen nachdenklich in der Ecke des Sofas. Irgendetwas scheint ihn umzutreiben. Du, sagt er dann, ich sag dir eins, das ist kein Fake. Heinz-Christian Strache hört auf, ins Handy zu starren und setzt sich auf, skeptisch den Kopf schüttelnd. Man muss immer vom Worst Case ausgehen, sagt Tajana Gudenus. Strache ist schon wieder bei den schmutzigen Zehennägeln der Russin. Ich schau auf solche Kleinigkeiten, sagt er. Eine Zeit lang flüstern die drei so leise, dass die versteckten Mikrofone ihre Worte nicht mehr verständlich aufzeichnen können. Dann flüstert Strache etwas lauter, Falle, sagt er. Eingefädelte Falle. Johann Gudenus, der das Treffen ja mit eingefädelt hat, legt den Kopf in den Nacken und schließt die Augen. Des ist ka Falle, sagt er dann beschwörend, und es wird noch ein wenig weiter geflüstert. Na schau, sagt Strache dann, bei uns gibt es nur ganz legale, korrekte Geschichten. Er gestikuliert beschwichtigend und trinkt sein Glas Wodka Red Bull leer. Dann beugt er sich zu Gudenus hinüber, klopft ihm auf den Oberschenkel und greift das Versprechen der angeblichen Oligarchin nicht auf, die Kronenzeitung in den nächsten 3 Wochen zu übernehmen. Er fasst sich mit dem linken Zeigefinger unter das linke Auge und zieht die Haut des unteren Lids nach unten. Als Zeichen dafür, dass er zumindest das nicht glaubt. Wird nicht stimmen, sagt er leise. Und dann, als er sieht, dass die Russin und ihr Begleiter zurück ins Wohnzimmer kommen, wieder laut, »Ihr Lieben, wie kommen wir jetzt weg von hier?« »Das dauert sicher ewig, bis ein Taxi bis hierher kommt«, befürchtet Tajana Gudenus. »Ihr könnt die Autoschlüssel haben«, bietet der Begleiter der Oligarchennichte an. »Er würde sie nur dann fahren«, witzelt er, »wenn Strache im Falle einer Verkehrskontrolle die Strafe zahle.« Nüchtern scheint an diesem Abend niemand mehr zu sein. Der Begleiter der Russin nimmt die Wodkaflasche und schenkt ein, und Gudenus prostet ihr zu. »Na zdrowie!« »Vielleicht finden wir noch eine Übereinkunft, bevor wir uns verabschieden«, versucht es der Mann an der Seite der Russin erneut. Am nächsten Tag reise die Frau ab und sei 4 Wochen weg, dann sei es zu spät. Außerdem habe Gudenus Frau der Russin, als sie kurz draußen waren, doch gesagt, dass prinzipiell alles möglich sei. Gudenus wischt die Anmerkung mit der Hand weg. »Nicht böse sein«, sagt er, »das seien Frauengespräche gewesen.« Es sei doch ein Vorteil für beide Seiten, wenn die Russin 50% der Krone kaufe und wir die anderen 50% beisteuern, wagt nun auch Strache wieder einen Vorstoß. Da sind wir uns beide nichts schuldig, sondern da bringen wir uns beide einen Vorteil. Vor allem sei es mal ein Anfang. Und dann kann man die Geschichte weiterdenken. Mehr sei bei ihm aber nicht drin. Wenn die Russin mehr wolle, muss sie nach Kroatien gehen, das sag ich ganz offen. Da werde sie denn so unglücklich wie seine Freunde, die Trotteln. Alle haben in Österreich die Kohle gemacht und in Kroatien die Kohle verloren. Wenn die Russin ein Risiko eingehen wolle, sei das ihre Sache. Er jedenfalls mache da nicht mit. Ich brauche kein Risiko, erklärt Strache. Er sei für die Investitionen der FPÖ verantwortlich. Und ob Gold, Silber oder in Immobilien, er hole immer einen sicheren Schnitt für die FPÖ heraus. 30% Rendite und dafür ein hohes Risiko. Nicht mit ihm. Ich brauche ein Investment, wo ich weiß, 8% mache ich sicher. Und wenn's gut läuft, mache ich 15. Dann verrät er seine vermeintliche Wundermethode. Du musst 1/3 der Kohle in Gold und Silber haben, 1/3 in Fremdwährungen, ob es Schweizer Franken oder norwegische Kronen sind, und das letzte Drittel in Immobilien. Nur so könne man in der Wirtschaftskrise überleben. Und die Wirtschaftskrise komme. So sicher wie das Amen im Gebet, sagt er. Wir stehen knapp davor. Und schon setzt er wieder an zu einem langen Vortrag. Strache malt das düstere Bild einer nahenden Krise, und das sieht so aus. Dunkle Mächte, oder wie Strache es ausdrückt, die Hunde, seien daran, das Bargeld zu verbieten, weil sie uns übers Wochenende 40% des Kapitals wegschneiden können. Er prophezeit, das kommt auf uns zu. Die Reichen würden daher schon jetzt in Bitcoins, also einer Kryptowährung, investieren, in Immobilien, in Gold und Silber, außerdem in Erdöl und Erdgas. That's the way. Ein befreundeter Investmentfachmann habe ihm schon 2006 geraten, in Gold zu investieren. Ich trottel mir den an und denke mir, wow, geile Geschichte. Unternommen habe er aber erstmal nichts. Die Goldunze sei auf 650 Euro gestiegen und er habe sich bereits verflucht. Dann habe er Gold gekauft und später zum doppelten Preis verkauft. Das war das Geschäft meines Lebens. Anmerkung: Der Investmentexperte lässt eine Anfrage dazu unbeantwortet. Jetzt stehe der Währungsclash bevor. Geld werde entwertet werden, der Währungsmarkt crashen, in 5 Jahren schon werde es kein Bargeld mehr geben. Die Russen und Chinesen bereiteten ihre Bürger darauf vor. Jeder Einzelne würde informiert, Werkzeuge für die Selbstversorgung angeschafft. Am Ende überlebe nur, wer darauf eingestellt sei. Und das sei, wer Gold und Bitcoins habe. Das ist ein ökonomisches Naturgesetz. Bitcoins würden dann zu einer Parallelwährung. Alle reichen Säcke, alle Milliardäre, die jetzt in Bitcoins investieren, werden zu Recht sagen, bevor die Bargeldabschaffung kommt, bevor sie uns ficken, gehen wir in Bitcoins. Die hätten noch einen Vorteil. Du zahlst keine Steuern. Geld verdienen ohne Steuern zu zahlen, das sei geil, geil. Deswegen müsse man jetzt in Bitcoins investieren, denn noch sei die Produktionsmenge nicht ausgeschöpft. Wer jetzt gerade Geld zur Verfügung habe, könne sich retten. Das Problem ist, die meisten haben heute keine Kohle. Und damit wäre man wieder bei der Russin, denn die hat Geld, das glauben zumindest Strache und Gudenus. Geld aus fragwürdiger Quelle zwar, aber wenigstens soll es zugunsten der FPÖ investiert werden. Tag der Entscheidung. München, Anfang Mai 2019. Auf einmal ist da Bewegung. Uns sind nicht alle Hintergründe ersichtlich und das, was wir wissen, können wir aus Quellenschutz nicht schreiben, aber wir erfahren, dass wir das Video möglicherweise bekommen. Tagelang geht es auf dem verschlüsselten Kommunikationskanal hin und her. Die finale Entscheidung steht immer wieder auf der Kippe. Der Tag der Übergabe wird einmal verschoben und dann ein zweites Mal. Schließlich kommt die Nachricht, die Übergabe wird bestätigt. Schon am nächsten Tag sollen wir an einem noch zu bestimmenden Ort, eine längere Autofahrt entfernt, einen Teil der Daten bekommen, vor allem eine etwa 7-stündige Tonaufnahme des Treffens. Wir sind kurz überfordert. Das klingt sehr gut, aber wie machen wir weiter? Das Problem ist nämlich, es ist noch nicht sicher, ob wir das dazugehörige Video überhaupt bekommen. Aber ohne werden wir nicht an die Öffentlichkeit gehen. Die Frage ist jetzt, sollen wir auf der Stelle alles andere liegen lassen, ein Team zusammenstellen und mit Hochdruck an der Geschichte arbeiten? Oder sollen wir noch warten, bis wir auch die entscheidenden Videoaufnahmen haben und uns sicher sein können, nicht für den Papierkorb zu arbeiten? Wir konferieren mit unseren Kollegen vom Spiegel. Nachdem wir es einmal ausgesprochen haben, brauchen wir nicht lange zu überlegen. Wir ignorieren das Abfalleimerrisiko und fangen an. Sofort. Das bedeutet, wir müssen mit der Chefredaktion reden, mit dem Außenpolitikchef, mit dem Chef der Online-Politikredaktion. Sie müssen einverstanden sein damit, dass wir die geballte Österreich-Kompetenz der Süddeutschen Zeitung nutzen und die Kollegen für einen unklaren Zeitraum von allen anderen Aufgaben befreien. Alle drei geben sofort ihr Okay, und so warnen wir unseren Österreich-Korrespondenten Peter Münch vor, dass etwas Größeres kommen könnte. Nur ein paar Zimmer weiter auf demselben Gang wie wir sitzen unsere Kollegin Leila El-Serori und unser Kollege Oliver Dasgupta, die wir beide ins Team einladen möchten. Sie haben sich in den vergangenen 2 Jahren so eingehend mit der Person Heinz-Christian Strache beschäftigt, wie sonst wahrscheinlich niemand in Deutschland. Leila und Oliver haben Straches Zeit in der Neonazi-Szene recherchiert und daraus ist er wohl immer noch maßgeblicher Artikel dazu geworden. Die Akte Strache. Also setzen wir uns mit den beiden zusammen und fragen sie etwas linkisch, ob sie theoretisch in den nächsten Wochen Zeit hätten, weil es sein könne, dass wir am nächsten Tag ziemlich gutes Material zu Heinz-Christian Strache bekommen würden. Wir deuten an, dass es um Korruption gehen wird und um ein heimliches Video. Viel mehr wollen wir noch nicht sagen, nachdem wir noch nicht einmal die Tonspur haben. Außer, dass es ein paar Wochen Arbeit sein wird und die erstmal ziemlich nervig sein wird. Wir müssen das 7-Stunden-Band abtippen. Manchmal lassen wir so etwas von professionellen Transkribierdiensten machen, aber in diesem Fall ist das keine Option. Der Inhalt ist zu heikel. Eines ist schnell klar. Layla und Oliver müssen wir nicht überreden. Ihr Interesse ist sofort geweckt. Auch Peter Münch, unser Österreich-Korrespondent mit Dienstsitz Wien, meldet sich zurück. Ihm können wir auch nicht mehr erzählen, aber er ist ebenfalls sofort dabei. Peter sagt seine nächste große Geschichte für die Zeitung ab und wenig später auch seinen Italienurlaub, der in der Woche darauf begonnen hätte, und macht sich auf den Weg nach München, damit wir alle zusammen am selben Ort arbeiten können. Als nächstes gründen wir eine Chatgruppe auf Signal für uns fünf. Sie heißt Project Austria. Dann organisieren wir uns noch unseren Projektraum. Amerikanische Journalisten nennen speziell gesicherte, abgetrennte Räume für Investigativprojekte meistens War Room. Bei uns ist es das Kammerl, ein mittelgroßer Raum im Hochhaus der Süddeutschen Zeitung am Rande Münchens, den wir bei Bedarf, wenn wir an einem sensiblen Projekt arbeiten, sehr schnell in eine Art Sicherheitskapsel umrüsten können. Dann haben nur wir Zugang, die Mitglieder der jeweiligen Projektgruppe. Weder der Chefredakteur noch die Putzkolonne können den Raum ohne unsere Hilfe betreten. Solche Maßnahmen wurden notwendig, als wir im Frühjahr 2015 begannen, an den Daten der Panama Papers zu arbeiten, mit denen wir nur in einem sicheren Raum arbeiten konnten. Damals hatten wir eine Quelle zu schützen, die uns mit Millionen von Dokumenten versorgt hat. Dokumente, die Wladimir Putins besten Freund als Strohmann für fragwürdige Milliardenflüsse auswiesen, das Geld von Diktatoren und Mafia-Clans nachverfolgbar machten und am Ende zwei Regierungen stürzten, in Island und in Pakistan, und viele Menschen ins Gefängnis brachten. Wäre unsere Quelle aufgeflogen, sie wäre in Lebensgefahr gewesen. Daneben ist das Kammerl einfach praktisch, weil es viele beschreibbare Tafeln an den Wänden hat und wir darin auch zu fünft arbeiten können, wenn wir Ellenbogen an Ellenbogen sitzen und öfter mal lüften. Der Raum steht ab dem nächsten Tag bereit. Aber erst brauchen wir das Material. Inzwischen haben wir die Koordinaten geschickt bekommen, an denen wir uns am Nachmittag des folgenden Tages einfinden sollen. Und wenn wir hier schreiben Koordinaten, meinen wir tatsächlich GPS-Koordinaten. Am nächsten Tag lesen wir uns am Vormittag noch weiter ein. Zu Strache etwa gibt es immer Neues, unter anderem auf seiner Facebook-Seite, der 800.000 Menschen folgen. Das ist jeder zehnte Österreicher. Dann treffen wir einen Kollegen, der auf der Spiegelseite mit im Österreich-Team ist und sich auf den Weg nach München gemacht hat, steigen ins Auto und fahren los. Weisungsgemäß melden wir unserem Kontakt unser Nummernschild, den Autotyp, die Farbe und wann wir wahrscheinlich ungefähr da sein werden. Wo auch immer da genau ist. Dieses Agentenfilmgehabe wirkt komisch, das ist uns auch klar. Wichtigtuerisch, geheimniskrämerisch. Aber während wir im Auto sitzen, versuchen womöglich gerade mehrere österreichische Geheimdienste diejenigen zu finden, die Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus reingelegt haben. Oder die Einzelperson. Zur Erinnerung, Strache ist zu dieser Zeit Vizekanzler. Innenminister ist sein Parteifreund und FPÖ-Chefideologe Herbert Kickl, der aus fragwürdigen Gründen den Verfassungsschutz hat durchsuchen lassen. Tatsächlich hat sich in diesen Tagen unser Kontakt mit einer Sorge gemeldet. Er höre, dass Kräfte im erweiterten Umfeld Straches in Sachen Ibiza aktiv geworden seien und dass schon verschiedene Strategien zur Diskreditierung von möglicherweise involvierten Personen erwogen würden. Zum Beispiel, jemandem Drogen in den Kofferraum zu legen, die dann von der Polizei gefunden würden, oder jemandem Kinderpornografie auf den Rechner zu spielen und ihn dann zu melden. Wir können schlecht einschätzen, wie wahrscheinlich so etwas ist. Die Ängste zumindest klingen nicht erfunden. Wir protokollieren es. Wir haben in diesem Fall jedenfalls absolutes Verständnis für mögliche Paranoia unseres Kontakts und für Vorsichtsmaßnahmen jedweder Art. Nach einigen Stunden Fahrt erreichen wir unser vorläufiges Ziel, eine Tankstelle im Nirgendwo. Hierhin haben uns die Koordinaten geführt, hier sollen wir auf neue Instruktionen warten. Wir stellen den Motor ab und schauen, ob sich der Kontakt gemeldet hat. »Geht gleich weiter«, schreibt er. »Wir sind jedenfalls jetzt da«, schreiben wir. »Ich weiß«, kommt zurück. Wir werden also beobachtet. Das ist ein wenig unheimlich. Wir steigen aus, strecken uns und schauen uns um. Aber er oder sie könnte überall sein. Egal. Wir steigen wieder ein. Dann kommt schon die nächste Anweisung. Wir sollen die Straße weiterfahren, bis uns ein bestimmtes Auto überholt, dem wir dann folgen sollen. Und das tun wir, bis der Wagen vor einem verlassenen Hotel zum Stehen kommt. Unser Kontakt, vielleicht, das sei zur Sicherheit nochmals erwähnt, sind es auch mehrere Personen oder eine Frau, bedeutet uns, ebenfalls dort zu parken. Wir steigen aus und folgen unserem Kontakt mit leichtem Bauchgrimmen in das ehemalige Hotel. Es ist nur ein ruhiger Ort. Dort wird uns das Material auf einen Stick kopiert. Es sind am Ende mehrere Audiodateien. Wichtig ist im Grunde aber nur die zentrale 7-stündige Tonspur. Darauf sind alle entscheidenden Teile der Unterhaltung nachzuhören, wird uns versichert. Währenddessen unterhalten wir uns über dies und das und versuchen, uns nicht anmerken zu lassen, wie sehnlich wir auf das Material gewartet haben. Auf der Rückfahrt spielen wir alle möglichen Varianten durch, was wohl passieren wird, wenn wir den Inhalt des Sticks veröffentlichen. Wird Strache gehen müssen? Jeder im Auto ist skeptisch. Vor allem sprechen wir mit dem Spiegel-Kollegen unser Vorgehen ab. Beide Redaktionen, die SZ und der Spiegel, werden getrennt voneinander das Band abtippen. Dann schicken wir uns die Abschriften. Auch um zu kontrollieren, ob wir an den entscheidenden Stellen das Gleiche hören. Alles, was nicht eindeutig verständlich ist, werden wir ignorieren. Später, falls wir auch das Video bekommen, können wir dann sehen, ob die dazu gehörende Audiospur besser ist. Jetzt geht es erst einmal um Geschwindigkeit. Wir wollen mit der Geschichte so bald wie möglich an die Öffentlichkeit gehen. Wir schätzen, dass wir in rund 2 Wochen fertig sein könnten. Da der Spiegel immer am Samstag erscheint, also digital am Freitagabend, scheint der logische Termin der Samstag bzw. der Freitagabend in 2 Wochen zu sein, der 17. Mai 2019. Wir haben einen Termin. Vorausgesetzt, wir werden bis dahin mit allem fertig, also der Prüfung des Materials, den Vorhalten, den Texten und so weiter. Aber irgendwann muss man ein Zieldatum festsetzen. Verschieben kann man immer noch. Damit wir alles einmal persönlich besprechen können, kommt das Österreich-Team des Spiegel, damals Martin Knobbe, Wolf Wiedmann-Schmidt und Walter Mayer, eigens zu uns nach München. Wir sperren uns für ein paar Stunden ins Kammerl und gehen unsere Pläne und Ideen durch, den Zeitplan und so weiter. Wir sprechen aber auch jeden Zweifel an, jedes ungute Gefühl, das wir haben, alle Probleme, die wir noch sehen. Vieles sehen wir gleich, aber natürlich nicht alles. Aber dafür sind wir auch nicht da. Um das Zieldatum zu schaffen, wird das Kammerl von nun an fast ununterbrochen belegt sein, auch am Wochenende. Wir teilen uns die 7 Stunden der Tonspur auf, jeder tippt erstmal 1 Stunde ab. Die Schnelleren übernehmen den Rest. Aber jeder muss alles kennen, alles gehört haben. Also sitzen wir ständig mit großen Kopfhörern nebeneinander und hören Heinz-Christian Strache dabei zu, wie er auf Ibiza Österreich und die Welt erklärt. Schnell stellt sich auch heraus, dass es sehr praktisch ist, mit Leila eine Österreicherin an Bord zu haben, eine Wienerin sogar. Sie ist für uns sozusagen das absolute Gehör, wenn es um den Wiener Dialekt geht. Überhaupt wären wir ohne Leila, Oliver und Peter aufgeschmissen. Sie können uns viele Details erklären. Welche Rolle die Burschenschaftler innerhalb der FPÖ spielen, warum Strache den Strabag-Gründer Haselsteiner hasst, warum die Kronenzeitung den Freiheitlichen meist eher gewogen war und noch vieles mehr. Es ist dann doch erstaunlich, wie anders Österreich funktioniert, verglichen mit Deutschland. Zu zweit, ohne Experten für Österreich, wäre die Geschichte nicht zu schaffen. Österreich ist aber auch erfreulich anders, vor allem was die Verpflegung angeht. Um die Motivation hochzuhalten, sorgen wir dafür, dass jederzeit genug Mannerschnitten da sind, also österreichische Kekswaffeln. Und natürlich Almdudler, österreichische Schokolade und, wir gestehen es, auch Red Bull. Vermutlich hätte es all dessen nicht bedurft. Diese Recherche ist sehr vieles, aber niemals langweilig. Finale auf Ibiza. Sandra Fell de Sacreu, 25. Juli 2017, gegen 2 Uhr morgens. Heinz-Christian Strache hat gerade noch von Bitcoins und dem nahenden Untergang der Weltwirtschaft gesprochen, dem Währungscrash, als er plötzlich aufspringt. Wir müssen jetzt fahren. Er will endlich an die Küste, in die Diskothek, ins High, dahin, wo die FPÖ-Nachwuchshoffnungen warten. Lauter Junge, die sind mit 13 Jahren vor uns gestanden und kannten alle meine Raps auswendig. Jetzt seien sie zwischen 22 und 25 Jahre alt und wir bauen sie auf. Tatsächlich hat Heinz-Christian Strache immer wieder seine politischen Botschaften in eine Art Sprechgesang verpackt und als Rap veröffentlicht. Und das nicht ohne Erfolg. Die Videos zu Songs wie Goodmensch Rap, Steht auf, wenn ihr für HC seid oder Österreich zuerst haben auf YouTube inzwischen viele hunderttausend Klicks. Strache singt von Scheinasylanten oder einem Millionenheer von Armen in Österreich bei 8 Millionen Österreichern. Dazu gibt es Refrains wie Volksvertreter statt Verräter, Abendland in Christenhand. Wie auch immer, seine jungen Fans sind inzwischen in die FPÖ integriert und jetzt wollen sie zusammen feiern. Du musst uns bringen, sagt Strache dem Begleiter der Russin. Er soll sie in Richtung Disco fahren, irgendwohin, wo sie ein Taxi bekommen, weil sonst kommen wir nicht weg. Einen ganzen Abend lang, etwa 6,5 Stunden inzwischen, haben Heinz-Christian Strache, Johann Gudenus und dessen Frau Tajana mit einer ihnen weitgehend unbekannten Frau darüber verhandelt, wie russisches Geld aus unbekannter Quelle das Wahlergebnis der FPÖ beeinflussen könnte und was sie dafür bekommen soll. Das eine ist es, in eine solche Situation geraten zu sein, aber so etwas kann passieren. Ein falscher Rat eines Parteifreundes, eine falsche Vorstellung davon, was die andere Seite wollen könnte. Das andere aber ist es, in dieser Situation stundenlang mit Menschen, die offenbar kriminelle Absichten haben, zu verhandeln. Die angebliche Oligarchennichte Aljona Makarova und ihr Begleiter haben an diesem Abend oft genug klargemacht, was sie wollen: der FPÖ nach oben helfen und davon in unlauterer Weise profitieren. Und genau da treffen sich ihre Interessen mit denen von Strache und Gudenus. Sie wollen sich von der angeblichen Russin nach oben helfen lassen und erklären sich bereit, die Russin dafür in unlauterer Weise profitieren zu lassen. Jetzt ist dieser fatale Abend, diese fatale Nacht, so gut wie vorbei. Das Wohnzimmer leert sich. »Wollt's noch mal mit dir reden?« fragt der Vertraute der Russin und deutet hinaus, dorthin, wo die angebliche Investorin schon vorausgegangen ist. »Ja, wir verabschieden uns«, sagt Strache etwas theatralisch. Die Kamera hinter der Couch hat genau 4 Stunden und 22 Minuten mitgeschnitten, als Strache seine Zigarettenschachtel vom Tisch nimmt, sich eine letzte anzündet und den Raum verlässt. Johann Gudenus bleibt zurück. Er steht etwas verloren im Raum und sucht nach seinem Mobiltelefon. Dann geht auch er. Wenig später steht die Gruppe wieder auf der Terrasse beisammen, wo der Abend beim Aperitif begonnen hat. Wieder geht es um den Krone-Deal. Strache erklärt, was er schon viele Male an diesem Abend erklärt hat, dass sie die Dieschand-Anteile an der Zeitung kaufen solle. Er werde dann helfen, die anderen 50% unter Kontrolle zu bekommen. »Sag ihr«, sagt er zu Gudenus, »dass sie sich keine Sorgen machen solle. Es gibt für uns nur eine Ansprechpartnerin. Es gibt kein Doppelspiel oder Dreifachspiel.« Ihm scheint es nun aber zu reichen. Er will weg. »Sag ihr jetzt bitte, wir fahren jetzt. Sie kann immer offen mit uns reden.« Die vermeintliche Oligarchennichte erklärt derweil auf Russisch, dass sie nicht verstehe, warum man sich noch immer nicht geeinigt habe, obwohl man doch genau deswegen zusammengekommen sei. Dann geht sie ins Haus, in die Küche. »Er kenne die russische Mentalität«, erklärt ihr Begleiter. »Sie fliege am nächsten Tag weg, dann sei sie 4 Wochen auf Reisen. Wenn man jetzt aufsteht, bevor sie wegfährt und nichts mehr passiert, dann passiert nichts mehr. Das ist sicher.« »Ich kann nur sagen, sie macht das Gescheite und Richtige, wenn sie es macht«, sagt Strache. »Es geht immer noch um die Kronenzeitung.« »Ich weiß nicht, wie wichtig die Geschichte für euch ist«, sagt der Begleiter. »Aber wenn, dann wäre es intelligent, wenn es ihr irgendjemand eintrichtert, bevor sie abhaut.« In den letzten Minuten spitzt sich die Lage noch einmal zu. So lange hängt der saftige Schinken des Kronen-Zeitungsdeals Strache nun schon vor der Nase mit allem, was daran hängt. Der Wahlkampf, die Macht, die Regierungsbeteiligung endlich, das Kanzleramt möglicherweise. Aber wenn Strache und Gudenus fahren, ohne sich geeinigt zu haben, so vermittelt es der Berater der angeblichen Multimillionären, dann sei der Deal geplatzt. Strache wendet sich an Gudenus. »Mach ihr das jetzt klar, Yoshi. Mach das klar, mach das klar«, sagt er. Und dann, »Yoshi, geh jetzt hinein, mach das jetzt klar.« Und so geht Johann Gudenus, genannt Yoshi, los in die Küche, um mit Aljona Makarova unter 4 Augen zu sprechen. Unter 4 Augen und einer Kamera. Treffen mit der Oligarchennichte. Ein geheimer Ort, irgendwo in Europa, Anfang Mai 2019. Seit Monaten wissen wir nun von der angeblichen Oligarchennichte und ihrer Rolle als Lockvogel. Wir haben sie im Video auf Stilettos durch die Villa laufen sehen, auf Englisch Radebrechen und auf Russisch verhandeln gehört. Und wir haben beobachtet, wie sehr sie Heinz-Christian Strache gefallen hat. Aber wir haben nicht die geringste Ahnung, wer sie ist. Alle unsere Fragen nach ihr sind bislang versandet. Über den anderen Lockvogel haben wir inzwischen aus verschiedenen Quellen einiges erfahren, auch aus offiziellen Dokumenten. Wir können nicht ins Detail gehen, aber es betrifft sein Vorleben, seinen Beruf, seine Motivation und es ist genug, damit wir uns halbwegs sicher fühlen können. Aber die angebliche Aljona Makarova ist das Gesicht der Falle und über sie wissen wir nur, dass sie ein wenig Englisch und wesentlich besser Russisch kann. Natürlich, wir kennen ihre Stimme, wir wissen, wie sie aussieht. Aber das reicht uns nicht. Wir müssen sie treffen. Wir wollen wissen, wer sie ist, woher sie kommt, was sie beruflich macht und wie sie die Ereignisse einschätzt, die sich an diesem Abend auf Ibiza zugetragen haben. Ob sie wusste, worauf sie sich einlässt, ob sie Geld für ihren Part bekommen hat, wie sie sich vorbereitet hat und ob sie jetzt Angst hat. Wir müssen auch absurd wirkende Fragen stellen, etwa ob sie freiwillig mitgemacht hat oder ob sie dazu genötigt wurde. Wenn wir das nicht tun können, laufen wir Gefahr, die Geschichte falsch einzuordnen. Eine Geschichte, die zumindest das Potenzial hat, eine größere Krise in unserem Nachbarland auszulösen. Unsere Fragen geben wir seit Monaten an unseren Kontakt weiter, aber bislang ohne Erfolg. Jetzt wird es aber dringend. Wir haben die Tonspur, wir tippen ab, im Team mit Leila, Peter und Oliver, wir recherchieren die Nebenstränge, die Spendensache und wir planen erste Artikel. Wir stehen in den Startlöchern. Wir bereiten uns darauf vor, dem amtierenden Vizekanzler der Republik Österreich schwere Vorwürfe zu machen. Da müssen wir alles abklopfen. Wir besprechen uns mit den Kollegen vom Spiegel und sind uns, wie meistens, schnell einig. Wir beschließen, das Treffen zu einer weiteren Bedingung zu machen. Wenn wir die angebliche Russin nicht sprechen können, persönlich, werden wir nicht veröffentlichen. Aber wir müssen den Druck gar nicht eskalieren lassen. Die andere Seite versteht unsere Position anscheinend und nimmt offenbar Kontakt auf zu der angeblichen Oligarchennichte. Wir bekommen die Antwort, dass wir uns bereithalten sollen. Allerdings ist klar, falls sie einem Treffen zustimmt, dann nur unter der Bedingung, dass wir alles hochvertraulich behandeln, was wir besprechen und ebenso, wie sie aussieht, was sie anhat und so weiter. Wir können aber schreiben, dass wir sie getroffen haben und wir können eine informierte Entscheidung darüber fällen, wie wir mit ihrer Person umgehen sollen. Damit können wir leben. Wenig später, es geht bereits auf den Abend zu, kommt die Bestätigung. Wir können die angebliche Russin treffen. Es wird jetzt auf einmal sogar sehr schnell gehen. Wir sollen am Morgen des nächsten Tages bereitstehen. Aber der Ort, an dem wir sie treffen, ist ziemlich weit weg. Und in einer Gegend, die für uns mit dem Zug nicht leicht erreichbar ist. Das bedeutet, wir müssen fast die ganze Nacht fahren. Aber so soll es dann eben sein. Diese Chance werden wir nicht vorbeigehen lassen. Als wir zusagen, ist schon nicht mehr klar, ob sie es sich nicht doch anders überlegt hat oder anders überlegen wird. Wir sollen einfach hinfahren, heißt es. Wir besprechen die Sache kurz mit der Chefredaktion. Immerhin fahren wir auf Verdacht sehr weit weg, mit einer eher vagen Zusage und wissen nicht, wer dort am Ende auf uns wartet. Dann steigen wir ins Auto und fahren los. Kurz überlegen wir, die Audiodatei während der Fahrt laufen zu lassen, als Einstimmung sozusagen. Von der Länge her wäre es kein Problem. Die 7 Stunden Ibiza hätten wir gut durchhören können. Als wir schon einige 100 Kilometer gefahren sind, mitten in der Nacht, meldet sich unser Kontakt. Das Treffen verschiebt sich Richtung Mittag. Ganz unrecht ist uns das nicht. Wenig später machen wir Halt und schlafen ein paar Stunden in einem Motel an der Straße. Als wir am nächsten Tag am Zielort ankommen, ist auch schon ein kleines Team des Spiegel vor Ort. Wir drücken uns eine Zeit lang am Ortsrand herum, während wir darauf warten, ob wir die Russin nun treffen können oder nicht. Irgendwann kommt das Ja. Aber die Örtlichkeit des Treffens wechselt alle 20 Minuten. Dann heißt es, ihr könnt kommen. Am Ende entscheidet sich die andere Seite für ein Café. Das passt eigentlich nicht zu all den Sicherheitsvorkehrungen, jedenfalls auf den ersten Blick. Der Kontakt überrascht uns immer wieder. Als die angebliche Oligarchennichte das Café betritt, erkennen wir sie sofort. Auch ihre Stimme, die wir schon so lange kennen. Ein Lächeln, ein fester Händedruck, dann geben alle die Telefone ab und wir reden. Wir reden länger, als wir erwartet hätten. und einige unserer Bedenken sind nach dem Treffen erheblich geschrumpft. Wir können, wie bereits erklärt, weder aus dem Gespräch zitieren noch sinngemäß wiedergeben, mit wenigen Ausnahmen. Wir können sagen, dass sie uns, entspannt und glaubhaft, versichert, gewusst zu haben, worauf sie sich einlässt, nicht erpresst worden zu sein und auch kein Geld bekommen zu haben. Außerdem lässt sie ausrichten, dass sie es sich wesentlich schwerer vorgestellt habe und erstaunt war darüber, wie leichtfertig Gudenus und Strache ihr Dinge anvertraut haben, die die beiden in enorme Probleme bringen können. Sie habe nicht erwartet, dass in Österreich Politiker so schnell bereit seien, solche Versprechungen zu machen. Für uns ist das Gespräch auch deshalb hilfreich, weil wir viele Informationen, die wir bereits von unserem Kontakt bekommen hatten, noch einmal überprüfen können. Wir fragen beispielsweise gegen Ende des Gesprächs auch den Verlauf der Tage auf Ibiza ab. Wann kamen die Lockvögel an? Wie wurde das Treffen vorbereitet? Wann kam das Sushi an? Wann Strache und das Ehepaar Gudenus? Wie lange sind sie geblieben? Wohin wollten sie danach? Obwohl wir absprachegemäß das Treffen nicht mitgeschnitten haben, hallt es die ganze Rückfahrt nach. Im Kopf hören wir die angebliche Russin über Ibiza sprechen und über die beiden Österreicher, die fast 7 Stunden lang nicht verstanden haben, was ihnen gerade passiert. Yoshi, mach das klar! St. Raphael de Sacreu, 25. Juli 2017, in den frühen Morgenstunden. Wenn es zu einer Einigung kommen soll, dann ist jetzt die letzte Chance. Also geht Gudenus noch einmal in die Villa, wo er in der Küche die vermeintliche Oligarchennichte trifft. Strache, Gudenus' Frau und der Begleiter der Russin bleiben draußen. Eigentlich will der Besuch ja endlich los. Gudenus hat den ganzen Abend übersetzt. Ihm gegenüber ist die Russin oft sehr deutlich geworden. »Es geht mir auf den Geist«, hat sie im Wohnzimmer geflucht. »Jetzt unterhalten wir uns schon bereits seit 4 oder 5 Stunden über nichts.« Dabei wusste sie genau, was sie wollte. Daran hatte sie keinen Zweifel gelassen. »Du investierst etwas und gibst jemandem etwas. Kaufst eine Stimme. Dann macht diese Stimme für dich etwas. Darüber sprechen wir hier.« Gudenus weiß also, was sie sich wünscht, feste Zusagen. Was sie damit verlangt, nennen wir Korruption. Laut den Aufnahmen der versteckten Kamera, die das Gespräch aufzeichnet, ist es bereits 3.23 Uhr. Es ist aber unklar, ob die Uhr richtig eingestellt ist. »Aljona«, ruft Gudenus, als er in die Küche tritt. »Ja«, sagt sie. Sie lehnen an einer schwarzen Kochinsel. In der Ecke des Raums ist ein Kamin. Auf der Anrichte steht eine Flasche Wein und noch mehr Red Bull. »Hallo«, sagt Gudenus. Und dann mit gesenkter Stimme auf Russisch. »Es ist möglich. Nur er sagt es nicht, verstehen Sie?« »Er, das ist Strache, der Mann, der draußen auf der Terrasse steht, der Parteichef, der Saubermann. Er sagt es nicht. Aber Yoshi, der es jetzt klar machen soll, Yoshi sagt es. Sein Soldat, sein Ziehsohn, sein Gefährte. Aber der Russin reicht das nicht. Er muss mich auch verstehen, sagt sie. Ich tue viel, und dies ist gefährlich, selbst für mich.« Und Yoshi, Straches Mann fürs Grobe, sagt zu der Frau, die angeblich viele russische Millionen nach Österreich bringen will, »Wir sind zu 100% bereit zu helfen, egal was kommt.« Zu 100%, egal was kommt. »Sie verstehen, was ich für einen Plan habe?«, fragt die angebliche Oligarchin. »Wir verstehen sehr, sehr«, sagt Gudenus. Danach sprechen die beiden noch ein wenig über Politiker, die Strache und Gudenus angeblich schaden wollen. Der Name des damaligen Kanzlers Christian Kern fällt. Nach ein paar Minuten verlassen die beiden die Küche und gehen raus zu den anderen. Strache und Gudenus versuchen noch, die Russin zu überreden, mit in die Disco zu kommen. »Die hübsche Dame solle mitkommen«, sagt Strache. »Gudenus solle ihr sagen, sie solle es als Long Investment sehen«, sagt Strache. Sie treffe dort die Parteichefs, die doch in 10 Jahren die Partei übernehmen. Strache bedankt sich noch auf Englisch bei der Russin, dann ruft er ungeduldig, »Yoshi, steig jetzt ein!« Und Yoshi steigt ein. Der Begleiter der Oligarchennichte wird den Besuch hinunter zum nächsten Taxistand fahren. Von dort aus soll es weitergehen, in die Disco. »High, high, high society«, singt Heinz-Christian Strache auf der Terrasse der Villa zum Abschied. »We make party now!« Seine FPÖ-Freunde warten schon. Ohrenvergleich. München, 10. Mai 2019. Eine Woche noch. Dann werden wir tatsächlich diese irre Geschichte über Heinz-Christian Strache und seinen Abend in der Villa veröffentlichen. Das ist jedenfalls der Plan. Und wir sind ziemlich zuversichtlich, denn wir haben das Material. Auf etlichen USB-Sticks und auf unseren sicheren Computern liegen nicht nur das Audio, sondern auch zahlreiche Videodateien. Tatsächlich. Das bedeutet, dass wir die maßgeblichen Entscheidungen ab jetzt selbst in der Hand haben. Vor allem, wann wir veröffentlichen. Das Material wurde uns bei zwei Treffen an zwei verschiedenen Orten übergeben. Nur die eine Reise können wir beschreiben. Jene, an deren Ende wir die 7-stündige Audiospur und ein paar Dateien mehr auf einem USB-Stick hatten. In einer zweiten Übergabe folgten viele Stunden Video. Genau haben wir sie bis heute nicht zusammengerechnet. Nachdem der Treffpunkt dafür mit unserem Kontakt abgesprochen ist, holt ein Spiegelkollege das Material ab. Wir sparen uns die Reise. Die Übergabe an uns erfolgt noch am selben Abend und noch in der Nacht nach der Übergabe kopieren wir die Videos auf weitere Sticks, um am nächsten Morgen sofort loslegen zu können. Zum einen wollen und müssen wir alle nun auch die Videos in Gänze sehen. Zum anderen muss das Video so schnell wie möglich fachmännisch geprüft werden. Zwar sind die Videos, zumindest jene, die bei Tageslicht oder in der Villa aufgenommen wurden, gestochen scharf, aber wir müssen wissen, ob jemand das Video manipuliert hat. Ob einzelne Passagen herausgeschnitten, an anderen Stellen Sätze eingefügt wurden oder es anders verfälscht ist. Und auch wenn Heinz-Christian Strache, Johann Gudenus und Tajana Gudenus deutlich zu erkennen sind, können wir uns hundertprozentig sicher sein, dass sie es sind und nicht sehr gut geschminkte Doppelgänger? Wir sprechen mit den Kollegen vom Spiegel und entscheiden uns, das Videomaterial forensisch auf Echtheit prüfen zu lassen. Also, ob das Video manipuliert wurde, ob die Audioaufnahme den Audiospuren des Videomaterials entsprechen. Um auf Nummer sicher zu gehen, wollen wir das getrennt machen. Der Spiegel beauftragt das Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt und wir fahren in ein Industriegebiet im Münchner Süden. Hier, in einem unscheinbaren Gebäude, hat George A. Rauscher sein Büro. Er ist geprüfter und zertifizierter Sachverständiger für Fotoforensik, Fotoanthropologie und digitale Forensik. Seit mehr als 10 Jahren arbeitet er als Freiberufler für Versicherungen, Polizei, Staatsanwaltschaften und Medienhäuser. Früher, erzählt er uns, stand er auf der anderen Seite des Gesetzes. Als Teenager fertigte er Raubkopien von Software. Mit 20 hackte er nach eigenen Angaben einen Telekom-Satelliten. Jetzt hilft er, auf Überwachungsvideos Personen und Tatwaffen zu identifizieren. Auch an der Jagd auf die letzten untergetauchten RAF-Mitglieder war er beteiligt. Der N40er, unter dessen Hemdkragen das Tattoo eines japanischen Schriftzeichens herausschaut, begrüßt uns mit einem kräftigen Händedruck. Dann führt er uns in sein Büro. Riesige Bildschirme. Auf dem Schreibtisch liegt ein Totenkopf, dazu eine täuschend echt aussehende Pistole aus Plastik. Zu Demonstrationszwecken vor Gericht, erklärt Rauscher. Der Sachverständige ist die erste Person außerhalb unserer Redaktion und der des Spiegel, der die Videos zu sehen bekommt. Zur Sicherheit muss er deshalb eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen. Sollte er nur ein Sterbenswörtchen über das Video verlieren, muss er eine hohe 6-stellige Summe bezahlen. Das würde uns den Schaden dann nicht mehr rückgängig machen, aber immerhin schreckt es ab. Wir übergeben ihm 2 USB-Sticks, das Wohnzimmervideo aus der Villa auf Ibiza und die Tonaufnahme. Er soll vergleichen, ob die zuerst übergebene Tonaufnahme und die Tonspur des Videos zusammenpassen. Wenn nicht, wäre das ein Beleg für eine Manipulation. Wir zeigen ihm den Link zu der Villa im Internet, erklären, dass wir denken, das Video sei dort aufgenommen worden und bitten um eine Einschätzung. Rauscher soll auch überprüfen, ob die Männer auf dem Video tatsächlich Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus sind. Wir sind uns zwar längst sicher, aber das hilft zum einen, bei unseren Leserinnen und Lesern Vertrauen zu schaffen und zum anderen vor Gericht, sollten die beiden FPÖ-Politiker behaupten, sie wären nie in der Villa gewesen. Wir brauchen ein Gutachten. Als Rauscher erfährt, um wen es geht, schluckt er kurz. Dann drückt er auf Play. Schon nach wenigen Minuten sagt er, da war wahrscheinlich eine der Kameras versteckt, und zeigt auf einen Lichtschalter. Tatsächlich ist der Schalter auf den Fotos der Villa nicht zu sehen, die wir von dem Buchungsportal im Internet heruntergeladen und Rauscher mitgebracht haben. Dann will der Forensiker Ohrenfotos der beiden Politiker haben. Ohrenfotos? Wir sind kurz irritiert. Will er uns veräppeln? Aber er meint es ernst. Die Ohrenfotos brauche er als Vergleichsmaterial, erklärt er uns. Möglichst von vorn, schräg von vorn und von der Seite. Denn menschliche Ohren, erfahren wir, sind etwa so einzigartig wie Fingerabdrücke. Zum Abschied verspricht George Rauscher, das Gutachten werde in 2 oder 3 Tagen fertig sein. Er werde sofort loslegen und das Wochenende durcharbeiten. Wir verabschieden uns und fahren zurück in die Redaktion. Auch wir werden in den nächsten Tagen wenig schlafen. Das Video muss transkribiert und mit dem Audiotranskript verglichen werden. Sämtliche darin erwähnten wichtigen Details zu Strabag, zu den Parteispenden, zu Straches Russland-Kontakten und so weiter müssen wir überprüfen. Außerdem suchen wir eine beeidigte Dolmetscherin, um die russischen Passagen zu übersetzen. In unserem dauerbesetzten Kammerl ist es eng, es riecht nach Red Bull und Arbeit. Die Wandtafeln sind beschmiert mit To-Do-Listen und Stichpunkten unter Überschriften wie Checken, Zeitstrahl oder Themen. Auf dem Boden liegen zerknüllte gelbe Notizzettel, leere Pizzaschachteln und österreichische Zeitungen herum. Auf dem Kopf Ohrhörer und vor uns auf dem Bildschirm das Video aus Ibiza. Wir hören an, schreiben nieder, hören nach, korrigieren, hören nochmal und diskutieren. Immer wieder hebt eine oder einer von uns den Arm, dann gehen sofort alle Kopfhörer runter. Wir haben wieder was gefunden. Manches, was auf der Tonaufnahme, die wir zu dieser Zeit alle 5 schon seit einer Woche hören und ziemlich gut kennen, nicht gut zu hören ist, klingt plötzlich kristallklar auf der Tonspur des Hauptvideos. Das betrifft besonders die Teile, in denen in der Ecke des Sofas, wo die Kamera sehr nah war, geflüstert wird. Deswegen entdecken wir immer wieder Flüsterpassagen, die wir zuvor nicht kannten. Oft solche, in denen Strache und das Ehepaar Gudenus allein im Raum waren und unverstellt ihre Meinung sagen. Diese Passagen hören wir alle 5 zum ersten Mal, denn auch als wir beide vor einigen Monaten das ganze Video zum ersten Mal sehen konnten, haben wir bei allen Flüsterpassagen auf schnellen Vorlauf gedrückt. Es hätte einfach zu lange gedauert, sich einzuhören. So stoßen wir etwa auf die Stelle, in der Strache von angeblichen Drogenorgien spricht und über die angebliche Homosexualität politischer Konkurrenten. Aber auch die Stelle, als er plötzlich eine Falle wittert, wegen der Zehennägel der angeblichen Russin. Die gesamte Besetzung des Kammerls steht fasziniert vor einem Computer, wir stellen auf so laut wie möglich. Tatsächlich. Strache und Gudenus waren so kurz davor, die Falle zu enttarnen. So kurz. Und dann ging es doch weiter. An den Wandtafeln des Kammerls steht auch eine lange Liste von Dingen, die wir noch überprüfen müssen. Ob heimlich gemachte Videoaufnahmen in Spanien legal sind, ob die Strabag weniger Staatsaufträge bekommen hat, seit die FPÖ in der Regierung ist, welchen Straftatbestand die Versprechen womöglich erfüllen, die Strache und Gudenus geben. Außerdem eine immer längere Liste von Texten, die wir schreiben wollen. Den Haupttext natürlich, dazu ein Strache-Porträt, ein Gudenus-Porträt, einen Text über die Spendengeschichte, einen Frage- und Antworttext. Der Spiegel plant eine ähnliche Berichterstattung mit eigenen Texten. Jeder macht seins, wir sprechen uns aber laufend ab, sicher täglich, oft stündlich, in unserem Signal-Chat. Wir fragen uns immer wieder, ob wir all das eigentlich schaffen in nur noch einer Woche. Die Stimmung im Kammer wird ernster, nervöser. Jeder halbe Arbeitstag ist wichtig, jede Stunde sogar. Und dann funktioniert auf einmal ein Laptop nicht mehr, er muss ausgetauscht werden. Bei einem anderen geht der Ton nicht mehr. Ausgerechnet der Ton, verdammt. Jeden Tag kommen wir früher ins Büro, jeden Abend bleiben wir länger wach. Die Mittagspausen dienen nur noch der reinen Nahrungsaufnahme. Wobei wir auch nicht gemeinsam essen gehen, damit unsere Kolleginnen und Kollegen im SZ-Hochhaus nicht anfangen zu flüstern, was die Investigativen dauernd mit der Österreich-Fraktion herumhängen. Dann geht im Kammer plötzlich das Internet nur noch an 2 Arbeitsplätzen. Wir stecken Kabel hin und her und es wird schlechter. Jetzt hat nur noch ein Rechnernetz. Erst ein Notfallanruf bei einem Kollegen, der eigentlich frei hat, sich aber mit unserem Internetrouter und dessen Einstellungen auskennt, rettet uns. Der Zeitdruck verstärkt auch unsere Angst, irgendwo einen Fehler reinzubringen. In Ruhe, sagen wir uns. Nicht hektisch. Das mit dem Druck wird nicht besser, seit wir immer häufiger in die ernsten Gesichter unserer Juristen und Chefredakteure schauen. Und wir sagen uns immer wieder, wenn wir es nicht schaffen, verschieben wir es eben. Wir veröffentlichen nur, wenn wir es journalistisch, ethisch und juristisch vertreten können. Es ist aber nicht zu leugnen, dass wir uns in einer vertrackten Lage befinden. In knapp einer Woche wollen wir drucken. In 2 Wochen ist Europawahl und da tritt selbstverständlich auch die FPÖ an. Aber was, wenn wir nicht fertig werden vor der Wahl? Können wir das, was wir wissen, bis nach der Wahl zurückhalten? Und was, wenn wir rechtzeitig fertig werden? Wird das nicht nach dem Versuch riechen, die Wahlen zu beeinflussen? Der FPÖ-Spitzenkandidat ist der frühere Nationalrat und heutige FPÖ-Generalsekretär Harald Wilimski. Er ist erst vor wenigen Tagen wieder mit dem ORF aneinander geraten. Der Moderator Armin Wolf hat Wilimski mit einer Karikatur der FPÖ-Parteijugend konfrontiert, die eine österreichische Familie zeigt, die von einer Horde finsterer Einwanderer bedroht wird. Die Einwanderer sind mit langen Hakennasen und Bucke gezeichnet, ähnlich wie einst Juden im NS-Blatt der Stürmer, wie Wolf anmerkte. Soweit ein üblicher journalistischer Vorgang. Man befragt einen hohen Funktionär zu problematischen Inhalten seiner Partei. Wilimski aber drohte schon während der Live-Übertragung, dass diese Frage Folgen haben werde für den Moderator. Über Wolf brach eine Lawine an Beleidigungen herein. Seine Absetzung wurde gefordert. Parteichef Strache nannte das Interview wiederholt widerlich. Und der ehemalige FPÖ-Parteichef Norbert Steger, immerhin ORF-Stiftungsratsvorsitzender, empfahl Wolf eine Auszeit. Moderate Kommentatoren sahen den Skandal dagegen in den Reaktionen der FPÖ und warnten vor einer Einschränkung der Pressefreiheit durch die FPÖ-Koalitionsregierung. Wir hätten dazu einiges beitragen können. Wie Strache zur Pressefreiheit steht, wird aus dem Video klar ersichtlich. Zack, zack, zack. Weg mit den Unliebsamen. Auch Strache, der starke Mann der FPÖ, guckt natürlich in ganz Österreich von den Plakaten für die EU-Wahl herunter. Jetzt, wo wir das Material vor der Wahl in den Händen halten, wäre kaum zu rechtfertigen, es erst nach der Wahl zu veröffentlichen. Die Wähler in Österreich haben das Recht zu erfahren, dass Strache offenbar für korrupte Avancen empfänglich ist, dass er verdeckte Spenden erhalten will und dass ihm die Pressefreiheit nachrangig scheint. Aber es hilft nichts. Wir dürfen uns nicht treiben lassen. Im Kammerl. München, 12. Mai 2019. An diesem Sonntagabend, wir haben noch 5 Tage bis zu unserem geplanten Veröffentlichungsdatum, ist auch Florian Klenk bei uns im Kammerl, der Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir waren uns schon zu Beginn der Recherchen sicher, dass wir für die Veröffentlichung einen österreichischen Partner brauchen. Bei einem derart heiklen Thema wollen wir nichts übersehen, keine Fallstricke, aber auch keine wichtigen Aspekte. Florian kennt sich in österreichischen Affären aus wie kaum ein anderer Journalist. Etliche hat er selbst aufgedeckt, über viele andere geschrieben und recherchiert. Er kennt auch das Personal des Videos seit Jahren. Er kann uns auf politische Nuancen hinweisen und möglicherweise hat er selbst Akten im Schrank, die weiterhelfen. Außerdem kennt Florian ganz Wien und hat von allen, die wichtig sind, die Handynummer. Auch von Strache und Gudenus, erfahren wir bald. Dazu kommt, dass Florian seit längerer Zeit von der Existenz eines Videos weiß. Wir haben vor etlichen Monaten mit ihm vertraulich dazu telefoniert. Florian ist damals selbst über 2 Ecken angesprochen worden, ob ihn ein Strache-Video interessieren würde. Es sollte ein Treffen geben, aber dazu kam es nie. Stattdessen erfuhr er vor einigen Tagen, Wien scheint wirklich ein Dorf zu sein, dass dieses Video inzwischen bei uns gelandet sein könnte. Und fühlte vorsichtig nach, ob das denn stimme. Wir halten ihn hin, es geht nicht anders. Wir können das Material nicht ohne Einverständnis unserer Quelle mit einem anderen, geschweige denn mit einem österreichischen Medium teilen. Stichwort Dorf. Und der Spiegel muss natürlich auch einverstanden sein. Aber all das fügt sich. Und als wir Florian fragen, ob er am Sonntag kommen kann, sagt er auf der Stelle zu, obwohl er nur grob weiß, was ihn erwartet. Aber für ein österreichisches Medium, einen österreichischen Journalisten, hat das Thema natürlich größte Relevanz. So sitzen wir am Sonntagabend zusammen vor einem der Bildschirme in unserem Kammerl und lassen das Video laufen, während wir stilecht Mannerschnitten essen. Für uns ist Florian ein sehr guter erster Testzuschauer. Wie wird er reagieren? Tatsächlich sagt er gar nicht so viel, er will so viel wie möglich sehen, also schaut er und schaut und schüttelt immer wieder ungläubig den Kopf. Als er den damals amtierenden Vizekanzler Österreichs schließlich sagen hört, dass dieser der Strabag Staatsaufträge wegnehmen werde und sie einer obskuren Russin verspricht, drückt er auf Pause. Das überlebt er politisch nicht, sagt er ungläubig. Dann geht es weiter. Den nächsten Tag über wird sich Florian das gesamte Video ansehen. Unser vorläufiges Transkript hat er schon. Wir machen derweil weiter. Abhören, aufschreiben, anschauen, aufschreiben. Sehr praktisch ist, dass wir jetzt mit Florian und Leila zwei Muttersprachler haben. Das macht, auch wenn sich das lächerlich anhören mag, da wir alle Deutsch sprechen, einen Unterschied. Wo wir unverständlich oder Fragezeichen in unser Transkript geschrieben haben und Leila, die es von vorn nach hinten durchkämmt, noch nicht angekommen ist, versteht Florian meist mehr als wir. Und so füllen sich die Leerstellen. Eine der brisantesten Passagen des Videos, da sind wir uns alle einig, ist jene zu Beginn des Abends, als Strache über Parteispenden spricht. Er beschreibt ein System, das es der FPÖ erlaube, Parteispenden zu bekommen und dabei den Rechnungshof zu umgehen, und zwar über einen Verein. Anmerkung: Auf Anfrage bestreitet die FPÖ, über Tarnvereine heimlich Parteispenden zu empfangen. Auch Strache wird später erklären, dass keine solchen Spenden geflossen seien. Das interessiert uns natürlich. Leider hat Strache auf Ibiza keine Namen genannt. Ein paar Anhaltspunkte haben wir trotzdem. Er sei gemeinnützig, hat Strache gesagt. Drei Rechtsanwälte hätten damit was zu tun. Und das Statut laute, Österreich wirtschaftlicher gestalten. Von gemeinnützigen Vereinen dürfen Parteien in Österreich keine geheimen Spenden annehmen. Und eine Umleitung von Parteispenden zu Vereinen, die nur zum Schein unabhängig sind, ist verboten. Wir sind also einem mutmaßlich illegalen Finanzierungssystem auf der Spur. Nun gibt es in Österreich zwar ein Vereinsregister, das vom Innenministerium betrieben wird. In der Online-Suchmaske kann man allerdings nur nach Vereinsnamen suchen, nicht etwa nach dem Statut. Wir müssen erstmal herausfinden, welche Vereine theoretisch in Frage kommen würden. Und das sind zunächst mal solche, die von FPÖ-Mitgliedern oder Sympathisanten geführt werden. Hier hilft es uns gewaltig, dass wir sehr viel Sachkenntnis im Team haben. Neben den SZ-Experten Leila Al-Serori, Oliver das Gupta, Peter Münch und dem Spiegelredakteur Walter Mayer, ehemals Österreich-Korrespondent des Magazins, haben wir jetzt auch noch Unterstützung vom Falter. Außer Florian Klenk sind Chefreporterin Nina Horacek und die Rechercheure Lukas Matzinger und Josef Redl involviert. Mit Josef haben wir uns schon durch diverse Panama Papers-Fälle gewühlt und Nina ist schließlich sogar Straches Biografin. Ihr Buch über seinen Aufstieg und seine Unterstützer wurde von der Wiener Zeitung als hintergründig und ausgezeichnet recherchiert gelobt. Und tatsächlich dauert es nur wenige Stunden, da hat Josef Redl den ersten Verdacht. Es gäbe einen Verein, der Austria in Motion heiße. Schatzmeister war zur Zeit des Treffens auf Ibiza ein Mann namens Markus Czank. Das macht die Sache besonders interessant für uns. Markus Czank ist Rechtsanwalt. Seine Dissertation hat er zu Gesetzgebungskompetenzen im Gesellschaftsrecht geschrieben. Außerdem ist er FPÖ-Mitglied. Bereits 2003 wird er zum stellvertretenden Bundesobmann des Rings Freiheitlicher Jugend gewählt. Obmann ist damals Johann Gudenus. 2013 schreibt er für Gudenus ein Rechtsgutachten über die Privatisierung von Teilen des Wiener Wassers oder wie es Strache auf Ibiza nennt, des weißen Goldes. Seit den Nationalratswahlen 2017 sitzt Czank im Parlament, ist ein typischer Hinterbänkler. Einer größeren Öffentlichkeit wird er, wenn überhaupt, vermutlich zum ersten Mal Ende 2018 bekannt. Damals enthüllt das Magazin Profil, dass das FPÖ-geführte Verteidigungsministerium jährlich 200.000 Euro an ein weitgehend unbekanntes Institut namens Institut für Sicherheitspolitik zahlt, dessen Präsident wiederum ist Markus Czank. Anmerkung: Markus Czank lässt eine detaillierte Anfrage bis zum Redaktionsschluss dieses Buches unbeantwortet. Es ist eine Spur. Wir brauchen aber noch mehr Informationen, wie etwa das Vereinsstatut. Das Statut aber hat Josef noch nicht. Es ist beantragt, aber noch liegt es nicht vor. Wir müssen warten. WhatsApp an H.C. Strache. München, 15. Mai 2019, Mittwoch. Noch zwei Tage bis zur Veröffentlichung. Unsere Telefone sind schon seit Tagen im Panikmodus. Es klingelt und vibriert von früh bis spät, weil auf allen möglichen Kanälen Nachrichten hereinrauschen. Die ersten kommen kurz vor 8 Uhr morgens, die letzten gegen Mitternacht oder später. Wir haben eine Chatgruppe für unser SZ-Österreich-Team, einen Chat mit den Spiegel-Kollegen, eine für Falter und Spiegel. Außerdem schicken wir einander vieles direkt, um nicht allen auf die Nerven zu gehen. Dazu kommen E-Mails, andere Chatkanäle wie Threema oder Slack und natürlich tauschen wir rund um die Uhr Nachrichten mit Informanten und unserem Kontakt aus. Wenn wir das Handy mal für eine halbe Stunde weglegen, zum Abendessen oder stummschalten, um endlich in Ruhe schreiben zu können, sind danach 40 bis 50 Nachrichten aufgelaufen. Es ist der Horror, aber wir müssen es auch nicht mehr lange ertragen. In den vergangenen beiden Tagen haben wir unser SZ-Team deutlich vergrößert. Seit wir die Videos zur Verfügung und sie auf unseren Bildschirmen im Loop laufen haben, ist die Veröffentlichung real geworden. Nach all den Monaten.